Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! 40 Jahre Longomai. Die Utopie der Widerspenstigen wurde in Berlin in Form einer Ausstellung vom 25. Oktober bis 15. November 2014 auch für realitätsverdrossene Stadtmenschen erfahrbar gemacht. Besucht wurde sie zum großen Teil allerdings dann doch von Zeitgenössinnen, die sich zumindest gelegentlich in entlegene Gefilde wagen. Das heißt, von Leuten, die Landkommunen nicht nur aus Zeitungen und Büchern kennen. Genutzt wurde die Ausstellung auch, um Raum für Information und Diskussion zu politischen Themen, die die Longomai-Community bewegen, zu schaffen. Wir haben eine der meist abendlichen Veranstaltungen mitgeschnitten. Am Mittwoch, dem 12. November, sollte es um alte und neue Kollektive gehen. In der Ankündigung wurden die zu erörternden Fragen bereits genannt. Waren die Kollektive in den 70ern und 80ern politischer und idealistischer als die neu gegründeten? Warum bauen Leute immer noch neue Kollektive auf, während die Alten neue Leute suchen? Wie können wir einen Erfahrungsaustausch organisieren und den Generationswechsel managen? Was sind unsere politischen Ideen und Perspektiven? Was ist unsere politische Relevanz? Welches Veränderungspotenzial haben Kollektive? Zunächst schildert einer der Initiatoren der Veranstaltung die Motivation für die Diskussion. Diese drehte sich dann vor allem um Probleme und Chancen in Kollektiven bzw. Kommunen, wenn Menschen, die sich in verschiedenen Lebensabschnitten befinden, zusammentreffen. Also wir fanden es ein spannendes und relevantes Thema, weil das was ist, was zwangsläufig ja auf Projekte zukommt. Also der Auseinandersetzung damit, der ist praktisch nicht aus dem Wege zu gehen. Und wir finden, dass da auch einiges dranhängt. Also es hängt sozusagen einmal sowas wie kollektive Infrastruktur, die über Jahre, teilweise Jahrzehnte aufgebaut wurde dran, die auch flöten gehen kann, wenn dieser Generationswechsel nicht klappt. Und zum anderen hängen natürlich auch die individuellen Schicksale der Leute dran, die in diesen Kollektiven leben und arbeiten. Teilweise ist deren soziale und ökonomische Basis, die da auch dran hängt. Das heißt, von dieser Fragestellung Generationswechsel, wie der gestaltet werden kann, ob der klappt, kann auch einiges abhängen. In unserer Wahrnehmung ist es so, dass in den Gruppen und Kollektiven zum Teil der Diskussionen und Auseinandersetzungen darüber stattfinden, aber sehr vereinzelt. Also das, was wir nicht wahrgenommen haben, ist, dass es jetzt vielleicht eine Gruppen- oder kollektivübergreifende Diskussion oder einen Austausch darüber gibt. Und so ist es so, dass wir das hier auch ein bisschen als Raum dachten, um zu gucken, ob vielleicht das Interesse an einem kollektiv- oder gruppenübergreifenden Austausch besteht. Also im besten Fall ist das sozusagen Anfang von einem längeren Prozess, wo sich Gruppen und Kollektive austauschen über die Erfahrungen, die sie machen. Ja, wir hatten gedacht, dass wir das mit dem Austausch so machen. Also nur mal so, um es mal zeitlich irgendwie erstmal so mit Perspektive bis 21:30. So, wir können das dann vielleicht auch noch ein bisschen verlängern. Aber wir werden sicher nicht die ganze Nacht da sitzen, wir können das noch ein bisschen verlängern und wir können uns vor allen Dingen auch danach noch informell ein bisschen weiter unterhalten, also in kleinen Gruppen, vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht dann festgestellt haben, dass sie irgendwie da noch weiter arbeiten wollen, können sich auch nochmal treffen und verabreden, wir müssen also nicht sofort nach der Veranstaltung hier raus. Den Abend hatten wir uns eigentlich so vorgestellt, dass die Leute, die hier vorne auf dem Plenum sitzen, aus ihrer Perspektive ein paar Worte sagen, wie sie das erleben. Wir freuen uns, dass Freunde gekommen sind, die also aus verschiedenen Kollektiven und auch mit ganz verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema, also das beleuchten können. Ihr werdet euch gleich selber vorstellen und jeweils ein bisschen dazu sagen. Und dann haben wir gedacht, dass wir in die Diskussion kommen, alle zusammen. Und für diese Diskussion, weil das ja letztlich trotzdem ganz schön groß ist, war die Überlegung, dass wir so, also wenn man von Strukturieren überhaupt sprechen sollte, aber vielleicht erstmal damit anfangen zu gucken, also wo sind Schwierigkeiten aufgefallen bei dem Thema, was sind so die Probleme, mit denen wir da zu tun haben, wo klemmt es da oder was sind die Hürden, und dass wir im weiteren Verlauf vom Gespräch dann in Richtung kommen, was gibt es eigentlich schon für Ansätze, wo sind Dinge gut gelaufen, wie können wir da vielleicht zusammen oder die Kollektive jeweils einzeln weiterkommen, dass wir das also nicht in der Diskussion immer so von ganz vorne bis ganz hinten alles durchmischen. Aber das ist also nur so eine vage Strukturidee. Wir würden uns dann eventuell erlauben, da jeweils ein bisschen strukturierend einzugreifen, also Peter und ich. Unsere Rolle ist aber noch ein bisschen schwieriger, weil wir ja auch selber in solchen Projekten leben und arbeiten, wollten wir es uns auch nicht ganz nehmen lassen, trotz der Moderatorenrolle auch hier und da selbst noch was inhaltlich beizutragen. Wir würden uns bemühen, das dann jeweils kenntlich zu machen. Ja, jetzt haben wir uns nicht so richtig überlegt, wer anfängt von euch. Fängst du an, Hannes? Ja, ich fange mal an. Also ich bin Hannes ich bin seit circa 2 Jahren sehr viel unterwegs zwischen verschiedenen Kollektiven von Longomai. Unter anderem auf dem Uhlenkrug und also viel und in 2 Höfen in Frankreich. Mein Hauptschwerpunkt, also mein Interesse liegt irgendwie auf Getreideanbau. Das finde ich einfach geil, das zu machen. Und da kriege ich ein bisschen Generationswechsel eben in den verschiedenen Kollektiven mit und genau, wie das abläuft. Und ja, jetzt nach den jetzigen 2 Jahren, jetzt überlege ich langsam, wo ich mich fest installiere, aber ich war schon sehr viel immer an den Orten. Genau, das ist ein bisschen zu mir. Also ich bin jetzt 25 und kollektive Leben ist für mich so die einzige reelle Möglichkeit für mich. Genau. Willst du nicht gleich was sagen, wie du das so jemals erlebst, wie das läuft? Okay. Wie erlebe ich das? Also in manchen oder in einigen Kollektiven gibt es halt einige junge Leute, die das versuchen zu übernehmen. Ich bin immer ein bisschen, also zu einem Teil da und zum Teil, also in dem Teil, in dem ich da bin, in der Gruppe und übernehme Verantwortung in der Gruppe und arbeite mit den Leuten zusammen. Und es ist immer so ein, Also dieser Baby ist mehr von zu reden. Also ich muss sagen, dieser Baby genau. Mehr von zu reden. Also, okay. Ich habe bisher eigentlich ziemlich. Ja, ist gut. Ich habe bisher eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, bitte. Mit so einer Art Generationswechsel, wo einfach den jüngeren Leuten der Raum gelassen wurde, sozusagen selbst auszuprobieren und einen Bereich zu übernehmen, zum Beispiel also eben in Getreideanbau. Aber es halt immer wieder in der Wechselbeziehung steht mit denen, die es bisher gemacht haben, und es ein Austausch ist, sozusagen von dem Wissen, was die ältere Generation weiß, und das, was wir an neuen Ideen mit reinbringen, also für die Bodenarbeit und so weiter. Und dadurch entsteht eigentlich eine ziemlich interessante Dynamik. Und auch am Anfang, wenn man das anfängt sozusagen zu übernehmen, ganz viele idealistische Ideen, so was man alles machen könnte und so weiter. Aber im Austausch mit der älteren Generation merkt man ganz schnell, okay, es ist erstmal gut, die Art und Weise, wie es bisher gemacht wurde, weiterzuführen oder zu übernehmen und langsam anzufangen, also nach den eigenen Vorstellungen diesen Sektor, in dem ich viel mache, zu verändern. Und ich habe da bisher halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ein Beispiel. Ja, bitte. Also in den Kollektiven in Frankreich, in den beiden, die ich war, einmal Limon und der das andere ist die Kro, also Masse de Granier. Ist egal. Und Background, ja, genau. Genau. Egal, Background, ja. Ja, ich würd gern sprechen. Bitte. Egal, Background. Genau. Und. Und. Nachher? Du hör mal, das ist relativ anstrengend, glaube ich. Wir sollen das alle zuhören. Und gerade redet der Hannes und es wäre schön, wenn er reden kann. Dann musst du ein bisschen still sein jetzt, wenn du das siehst. Genau, es hat sich eigentlich so abgespielt in Grand Schneuf zum Beispiel, dass es halt die ältere Generation gab, die es eigentlich nicht mehr so weitermachen wollte. Und auch nicht, ja, vielleicht auch nicht konnte. Und es sozusagen einige Leute versucht, also von der jüngeren Generation versucht haben, da in dem Bereich Verantwortung zu übernehmen und das halt auch gemacht haben. Es war als erstes ein Freund, der das jetzt erst übernommen hat und jetzt nach ein, zwei Jahren sind halt einige Leute dazugekommen. Jetzt besteht die Gruppe, soweit ich weiß, aus drei Leuten, die da viel tragen, den Getreideanbau und das Heumachen und das Organisieren. Und ich fand das ziemlich cool, weil von der älteren Generation halt der Platz gelassen wurde und auch bewusst gelassen wurde, würde ich sagen, dass jüngere Leute oder die neue Generation das übernimmt und auch die auch Erfahrung sammelt in dem Bereich. Und genau. Klar, und es wird versucht halt, also von der jüngeren Generation eben den hat sich, wie nennt man das, Informationen zu holen oder im Austausch zu sein, wie zum Beispiel die Rotation durchzusprechen zusammen und es wird an verschiedenen Punkten eben unterstützt, geholfen oder auch Teile gemacht von Älteren. Genau, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Genau, im anderen Kollektiv war es so, da wurde der Bolo, der das vorher eben gemacht hat, der hat einfach gesagt, er ist jetzt in Rente und hatte eigentlich nicht mehr so Lust drauf und hat das halt anderen überlassen. Und jetzt machen das zwei Freunde von mir in dem Kollektiv. Und immer wenn ich da bin, also ich versuche eigentlich immer so, ja, Absprachen zu treffen, weil ich jetzt in den zwei Jahren viel unterwegs war, aber Absprachen zu treffen, wo ich mich für eine bestimmte Zeit, dass ich da bin, in einer bestimmten arbeitsintensiven Periode, genau, und da versuche ich dann halt immer viel zu helfen, sodass das für alle schön vonstatten geht und man die Aussaat auch rechtzeitig hinkriegt oder die Ernte nicht so stressig wird oder genau. Das heißt, in beiden Fällen war es so, dass sozusagen die das vorher gemacht haben, das losgelassen haben und gesagt haben, macht mal. Und es gab Jüngere, die gesagt haben, ja, wir wollen es auch machen, wir wollen es übernehmen. Genau, ja. Genau, also ja, hat ein bisschen Motivation gebraucht, also dass man sozusagen, wenn jetzt eine Person einen Sektor, also diesen Getreidesektor zum Beispiel übernommen hat, dass einfach eine Person, das funktioniert nicht. Deshalb versucht auch immer zu motivieren, dass Leute motiviert sind, da Verantwortung mit zu übernehmen. Und, also in den beiden Fällen hat es sehr gut geklappt. Bitte, retour, bitte. Ich möchte einfach, du weißt schon, machen mit dort. Alex, komm, let's go, right, come on, let's go. Also, ich muss sagen, tut mir leid, Entschuldigung. Mit zu viel Respekt. Und komm, let's go, right? Du weißt schon, dort mit mir ist wenig. Also warum? Ja, wir würden das gerne Leute weiterführen. So. Warum andere Hallo. Minute Hallo. Ist Hallo. Andere? Hallo. Das passt. Du weißt nicht, das passt. Was ist los, was ist das? Also, das du bist nicht gut. Also, no comment. Also, alle Minute andere. Also, das passt nicht hier hin. Aber ist gut, ist schön, ist niedrig. Nicero, ich muss sagen, Respekt. Ja, danke. Super. Super. Tschüss. Super. Ich wäre erst mal soweit fertig, würde ich sagen. Ich hoffe, das war ein bisschen ausschlussreich. Also ich denke, es macht Sinn, jetzt kurz bei Lukas zu zeigen, Ja, also dann mache ich gerade weiter. Ich bin Barbara, ich bin seit 76 in Longomai, also mehr als die Hälfte von meinem Leben. Und bin seit 1995 auf dem Ulmkrug. Und mache da sehr viel so, also früher habe ich Gartenbau gemacht und als es nicht mehr so ging, habe ich das etwas reduziert. Jetzt mache ich vor allen Dingen so das Kleinobst und die Verarbeitung, sehr viel so in Verwaltung, Publikation, Korrespondenz. Und habe mich dann noch weitergebildet in gewaltfreie Kommunikation und meine besondere Begeisterung ist, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam zu singen und dem dadurch auch politischen Ausdruck zu geben. Finde ich einfach sehr stark, eine ganz andere Art. Was mir auch sehr entspricht jetzt, weil ich merke, einige Sachen kann ich nicht mehr so machen. Und in den letzten Jahren sind eben sehr viele jüngere Leute auch zu uns gekommen. Also sehr viel in Frankreich, aber gerade bei uns in Unenburg auch. Und da finde ich es einfach gut, wenn sie ihre Sachen ausprobieren können und das so gestalten können, weil wir haben unsere Sachen gelebt, wir haben unsere Sachen gestaltet und es geht einfach nicht nur, dass sie das übernehmen und ausfüllen und weiterführen, sondern sie müssen ihren eigenen Ausdruck finden. Und ich finde, solche Projekte, also es gibt nur eine Chance, dass es weitergeht, entweder wenn ganz neue Leute reinkommen und ganz neue Ideen reinkommen. Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, man kann nur Posten ausfüllen, es braucht nur neue Leute, die jetzt meinen Posten übernehmen. Wenn es lebendig sein soll, müssen sie selber ihren Ausdruck finden und ihre Form und ihre Art, was sie machen wollen. So sehe ich das. Ja, muss ich dann weitermachen. Ich bin der Steffen und ich wohne im Lossehof in Kaufungen und habe eine 28-jährige Kommune-Geschichte, aber ich will nur die letzten 7 Jahre kurz darstellen, weil die machen so ein bisschen die Problematik deutlich auf die Fragestellung, wie funktioniert eigentlich irgendwie Generationswechsel oder wo funktioniert es nicht und wo sind die Probleme. Ich habe davor in der Kommune Niederkaufungen gewohnt, ein Projekt, das viele von euch vielleicht kennen. Existiert seit 86, also auch schon viele Leute, die älter sind, Durchschnitt zurzeit 46, 47 Jahre. Also Altersdurchschnitt, und der steigt natürlich unweigerlich an. Also es ist unstoppbar, diese demografische Entwicklung aufzuhalten. Das erleben wir in der Gesellschaft, das erleben wir leider auch in der Kommune oder logischerweise. Deshalb gab es so Ideen, wie wir suchen jetzt nur noch junge Leute, wir machen Kennenlernwochen für unter 30-Jährige, 10-30-Jährige. Unglaublich erfolgreich war das. Also wir haben 30 Jugendliche unter 30 für 10 Tage eingeladen und von diesen 30 sind 5 geblieben. Das ist für eine Anwerbeaktion erstmal sehr, sehr viel. Aber das ist völlig hoffnungslos. Das nützt natürlich auch gar nichts. Ja. Nachher sind es trotzdem 47 Jahre Durchschnitt, 48 Jahre Durchschnitt. Und in dem Zuge kam auch mal die Diskussion auf, und das finde ich in der Tat eine spannende Überlegung, sollte eine Kommune sich nicht dafür entscheiden, einfach niemanden mehr aufzunehmen, gemeinsam alt zu werden, alle sterben in einem Zeitraum von 10 Jahren aus, die ganzen Gebäude sind leer und dann kann man wieder neu starten, weil man dadurch das eine oder andere Problem wirklich nicht mehr hat. Ja. In den letzten 7 Jahren habe ich in der Verwaltung gearbeitet. Die letzten 5 Jahre, also vor 2 Jahren in Niederkaufung. Dann habe ich eine neue Gruppe mitgegründet und bin da auch in der Verwaltung. Und Verwaltung ist in der Struktur, wie wir aufgestellt sind, ein unglaublich großes Machtzentrum. Da läuft einfach unglaublich viel zusammen. unabhängig davon, dass es den Menschen, die da arbeiten, da gar nicht darum geht, Macht anzuhäufen, aber es entsteht ein Wissensvorsprung, wo ich noch keine richtige Handhabe habe, wie das ausgeglichen werden kann. Und es hängt auch damit zusammen, dass sich kaum Leute finden, die Verwaltung machen wollen. Also es ist gar nicht so, dass jetzt da die sitzen, die da seit 20 Jahren Verwaltung machen und sagen, wir lassen da niemand Neues rein, sondern händeringend werden da Leute gesucht und die können Ausbildung machen und können sich fortbilden und können auch Halbtagsverwaltung und Vierteltags das, was immer sie wollen. Aber das ist trotzdem problematisch, Leute zu finden. Und jetzt in der neuen Gruppe, und die Gründung dieser neuen Gruppe hat auch mit so einer Problematik Generationswechsel zu tun, bin ich in die Verwaltung, bin da alleine in der Verwaltung. Das nächste Problem war also nicht mal eine Machtteilung in dieser Struktur. Und habe gesagt, okay, 5 Jahre lang mache ich das. Und jetzt schon tickt so langsam die Uhr. Ja, ich weiß immer mal drauf hin, in 2,5 Jahren bin ich da weg. Und ich könnte es mir vielleicht überlegen oder so. Also wir warten auf neue Leute, die kommen und in die Verwaltung gehen. Es wird niemand sein, der aus der Gruppe das macht, vermutlich oder befürchte ich. Aber warum ist überhaupt diese Gruppe entstanden? Es war klar, wir haben nicht ausreichend Platz für junge Leute in der Gruppe. Einfach von den WG, also in Niederkaufungen, in der größeren Gruppe, 60 Menschen. Kann ich nochmal einen Schluck Wasser? Dann war die Idee, wir gründen jetzt und kaufen ein Haus und da dürfen nur junge Leute einziehen. Dann haben ein paar Ältere gesagt, das ist ja toll mit dem neuen Haus, aber wir können da ja machen, dass da nur Ältere einziehen dürfen. Kann man auch alles machen und dann wird diskutiert und dann müsste eine Gruppe mit 60 Leuten natürlich einen Konsens finden. Also man muss auf einen jahrelangen Prozess sich einlassen. Und das hat natürlich einerseits mit der Größe zu tun, auf jeden Fall, aber andererseits hat es auch was damit zu tun, dass in dem Älterwerden ich den Eindruck habe, es taucht eben auch eine Unbeweglichkeit auf, wo die Frage sein wird, die wir uns stellen müssen, wie kriegen wir Beweglichkeit, wie können wir die erhalten, Beweglichkeit. Wir hatten gerade bezogen auf Longomai darüber gesprochen, die Idee, dass Menschen immer wieder in alle Gruppen gehen und durch die Lande ziehen, inwieweit hält das eine Beweglichkeit aufrecht, wo in jeder Kaufung die Leute wohnen können, dann sind sie da 25 Jahre, haben sich nicht bewegt und wundern sich dann, dass sie nicht mehr beweglich sind im Kopf. Ja? Also da müssen wir vielleicht irgendwie was machen. Und okay, dann merkte ich, also ich bin ein bisschen ungeduldiger Mensch, so, ich kann gar nicht so lange warten auf irgendwelche Sachen, die ich irgendwie will. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann gehe ich halt raus aus der Gruppe und gründe mit anderen Leuten zusammen in Kaufungen halt eine zweite Kommune. Und da bin ich jetzt der Älteste. Jetzt bin ich da mit 48 Jahren der Senior. Und ich habe so den Eindruck, ich wehre mich manchmal, wenn Ältere kommen, dann will ich die gar nicht haben. Auch lustig, so, weiß ich auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir hatten eine ältere Frau, die gekommen ist. Nächste Problematik für junge Gruppen, die in den Generationswechsel quasi andersrum einsteigen wollen. Wir wollen ältere Leute haben. Die Frau war 75, topfit und hat viel vorgehabt. Und der war es einfach zu langweilig für sie, weil sie zu wenig Gleichaltrige getroffen hat. Auch ein Problem, kann man also vielleicht dann doch 10 Tage kennenlernen für nur 75-Jährige. Also sowas, gut, so in die Richtung gehen die Problematiken, die ich jetzt also auf die Schnelle mal so sehe. Das war zwar schon ein Erfolg, das da. Ja, muss ich noch weitermachen. Das war schön. Erstmal völlig überrascht, dass so viele Leute an diesem Thema Interesse haben. Ich habe gar nicht so eine wunderbare Rede vorbereitet, weil ich dachte, wir sitzen da hinten am Tisch und reden ein bisschen über das Thema. Ja, ich muss ein bisschen, ich kann nicht so viele Anekdoten darüber erzählen, weil ich arbeite im RGW-Beratungsbüro. Wir beraten schon seit einigen Jahrzehnten selbstverwaltete Projekte und bin selber auch in Projekten drin. Und ich habe festgestellt, dass dieses Thema Generationswechsel ein ziemlich dicker Brocken ist, der jedenfalls in dem Bereich, den ich so überblicken kann, sozusagen sowas in Kollektivbetrieben, also nicht Landprojekten, sondern mehr in der Stadt angesiedelten Projekten, in der Umgebung besonders, dass es eigentlich ein ziemlich großes Problem darstellt, den zunehmend in den Beratungen, aber auch in den Projekten, wo ich selber bin, nicht auf die Projekte zukommt, sondern das Problem schon da ist. Und meiner Ansicht nach so zwischen Wegducken, zwischen Tabuisieren und zwischen Streitigkeit so hin und her pendelt. Also ich habe leider zu diesem Thema keine gute Botschaft bisher zu vermitteln und ich kann auch keine Weisheiten dazu machen, weil ich glaube, es gibt dazu auch keine Lösungsstrategien, die allgemein hinhauen. Es ist ein relativ persönlicher Prozess, meiner Ansicht nach, der auch daher kommt, dass als wir die Projekte so vor 30, 40 Jahren irgendwie gegründet haben, dann war quasi die Perspektive immer nach vorne, wird immer weiter und entwickeln, dass man so dann älter wird, dass man vielleicht die Kräfte nicht mehr hat, das weiterzuentwickeln und wo man, was man eigentlich als älterer Mensch sozusagen in kollektiven Zusammenhängen eigentlich so tut, gerade wenn es kein Wohnzusammenhang erklärtermaßen ist, und das ist ja der größte Teil, der sich nicht in Landprojekten oder nicht in Wohnprojekten aufhält, dann gibt es dafür keine richtige Strategie. Und das ist dann sozusagen eigentlich eine Frage, ja, was mache ich jetzt, wenn ich nicht mehr kann oder nicht mehr mithalten kann oder das mir zu anstrengend wird oder zu schwer wird. Das ist nicht nur eine Frage, sozusagen, wie kann Wissen und Erfahrung weitergegeben werden, sondern auch so, wo ist meine eigene Rolle? Also wo bin ich eigentlich noch, kann ich noch dabei sein, will ich noch dabei sein, wie werde ich akzeptiert? Eine zweite Sache, die mir sehr häufig begegnet, ist, dass ich habe ja nun schon ein paar Jahrzehnte länger als der Hannes auf dem Puckel, wie man ja deutlich sieht, dass einfach, ich würde mal vermuten, dass unsere Lebensalltage sozusagen sich ziemlich groß unterscheiden und dass es diese Lebensalltage und die auch Biografien und wie ich mein Leben gestalte, dass das im Prinzip im Kollektive verändern muss. Weil wir haben die aus vollkommen anderen, also historischen Dingen gegründet in der Mitte der 70er Jahre und Anfang der 80er, heute in eine vollkommen andere Landschaft reinpassen, vollkommen andere Lebensentwürfe eigentlich da sind, die mit dem kollektiven Arbeiten und Handeln sehr schwer offen nur zusammenpassen. Und somit ist mein Eindruck, also wenn ich von meinen eigenen sozusagen Projekten, wo ich selber beteiligt bin, die ich nicht berate, sondern selber beteiligt bin, da ist eins sehr gut gelungen. Meiner Ansicht nach auf einem guten Weg, da eine Nachfolge zu organisieren für das Beratungsbüro. Wir sind an einem anderen Projekt, wo ich beteiligt bin, die heißt Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit, wo ich bis vor 3 Jahren sozusagen da Mitgründer war und Mitarbeiter war, auch der Weg, wo dieser Generationswechsel sozusagen in einem Schwebezustand ist und auch Entwicklungen, konkrete Entwicklungen auch verhindert. Und es gibt das dritte Projekt in einem Jugendhilfeträger, eine Kooperative, die Kinder- und Jugend- und Gästehaus und Tagungshaus hier in Berlin betreibt. Da ist sozusagen die Tendenz noch da, sich vor dem Thema wegzuducken, sozusagen, weil es bedrohlich auf einen zukommt und man eigentlich nicht weiß, wie man sozusagen, wenn man dann irgendwie an die 60 rankommt, dann noch Kinder- und Jugendarbeit zu machen, dann gibt es vielleicht auch andere, die das dann besser können und vielleicht auch authentischer können. Und da gibt es ja gibt es mehr ein Wegducken, weil die Frage ist ja, was mache ich denn da, wie können wir denn überhaupt noch zusammenarbeiten? Also ich habe mehr den Eindruck, dass es zwischen Tabu und Problematik und Streit, also besonders in den Projekten, die wir beraten, ist, dass auch der Generationswechsel, der bevorsteht oder ansteht, auf verschiedensten Ebenen, wie Peter schon gesagt hat, eigentlich also schon immer ein großes Konfliktfeld ist. Wo es keine Weisheiten zu verkünden ist. Darum hoffe ich auch, dass wir hier dann zusammen ins Gespräch kommen und darüber, dass hier die verschiedenen Erfahrungen, die alle gemacht haben, hier sind ja nur einige dabei, die reichlich viel Erfahrung hier auch schon haben, dann mitbringen. Ja, und das wäre es. Ich hätte noch kurz eine Perspektive, weil ich habe, also was ein Problem ist, glaube ich, ich kann für mich sprechen, ist halt, dass wenn man an so einen Ort kommt, der einfach schon so seit so langer Zeit existiert, haben sich da Leute drin verwirklicht und Sachen aufgebaut, die einfach immens sind. Also es ist auch, also keine Ahnung, ich hab davor Respekt, was die Leute in ihrem Leben geschafft haben oder was sie aufgebaut haben und so, und mit einer Wertschätzung der vorhergehenden Generation etwas zu übernehmen und sich aber auch selbst drin zu verwirklichen, das finde ich finde ich schwierig, und das ist ein Prozess, an dem ich zum Beispiel arbeiten musste und ich denke auch einige andere, dass man einfach auf der einen Seite mit einer Selbstverständlichkeit vielleicht bestimmte Sachen weiterführt oder neue Sachen anfängt in den Orten. Auf der anderen Seite aber nicht das, was geschaffen wurde, mit Füßen tritt und zu würdigen weiß, was da entstanden ist mit der Zeit. Genau, das ist für mich so ein wichtiger Punkt und ja. Wollte ich bloß dazu sagen, also weil mir das in Longomai eben auffällt. Und das ist ja gut, ich würde noch kurz aus meiner Moderatorenrolle rausfallen und was zu mir als Person sagen und zu dem ich an diesem Thema dran stecke. Ich bin Peter und ich arbeite auch in der Projektwerkstatt mit und habe lange auf dem Karlshof gelebt. Der ist ja, bei dem stellte sich die Frage des Generationswechsels ja nicht, weil die Gruppe vorher Scheitern erklärt hat. So kann man dem auch was sagen. Auch eine Methode. Ja, ja. ich gehöre mit zu den Leuten, die das Kollektiv AG Beratung gegründet haben, was sozusagen das gelungene Generationswechselprojekt ist, von dem Willi gesprochen hat. Und das, was ich spannend fand, ist, dass es schon eine ganze Reihe von sehr jungen Leuten gibt, die bei uns in der Beratung sitzen, die explizit was Kollektives machen wollen. Also Kollektive gründen, sich auch ganz konkret darauf berufen, die zum Teil sehr jung sind und wo ich auch denken würde, von dem, was ich mitkriege, von dem, was sie, das geht ein bisschen in die Richtung, die Willi gesagt hat oder die du gesagt hast, mit dem Altwerden sterben lassen und dann die Neuen nachkommen lassen, dass von dem, was die Leute für, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen, was sie für soziale Codes haben, dass das überhaupt nicht zu dem passt, was ich so von älteren Kollektiven kenne. So, ne, was ich sicher gegenseitig befruchten kann, aber wo ich erstmal denken würde, wenn die am Tisch sitzen, dann fängt es an mit den Endungen, mit den Geschlechterrollen und dem Redeverhalten, so, das passt vorne und hinten nicht. Also da müssen beide Seiten sehr weit aufeinander zugehen, wenn ich das jetzt so in Seiten, ne, gibt sicher auch, ich würde jetzt nicht irgendwie festnageln, aber das ist was, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist und dass ich die Gründe dafür spannend fände, warum junge Leute sagen, sie wollen explizit Kollektive gründen, aber sich nicht an alte Kollektive, die es schon gibt, wenden und sagen, irgendwie guck mal, wollen wir das übernehmen, wollen wir was zusammen machen? Und ich nicht weiß, ob es daran liegt, dass sie sich nicht kennen, dass sie nichts voneinander mitkriegen oder dass sie sagen, wir haben gar keinen Bock auf die Alten und die Alten sagen, oh, die Jungen mit ihren komischen irgendwie Ideen haben. So. Und das fände ich spannend, sich das nochmal anzugucken. Da würde ich jetzt, hier sitzen viele Leute, vielleicht habt ihr da auch persönliche Erfahrungen oder Ideen zu. Ansonsten können wir auch noch ein paar Sachen ausgreifen, die diskutiert wurden. Und wir würden noch, wenn wir diese Diskussion jetzt öffnen und Leute sich melden und mitdiskutieren, wir würden ein bisschen auf sowas wie eine Rednerinnenliste gucken und wir würden euch bitten, dass die Leute, die was sagen, kurz ihren Namen und wo sie herkommen oder welchen, dass man so ein bisschen einschätzen kann, also jetzt nicht, wo sie wohnen, sondern was ihr Bezug zu dem Thema ist. Das macht so eine Diskussion leichter. Und bitte ganz laut, wenn ihr hier draußen seid. Ja, hallo, ne? Ich bin auch schon alter. Ich bin 69. Mich hat natürlich die Zeit um die 70er Jahre geprägt, in der Art und Weise, dass ich ganz klar zu denen gehört habe, die gesagt haben, ich will nicht nur von einem anderen Leben träumen, sondern ich muss was tun. Das unterscheidet mich auch dadurch, dass ich dann für sich aus dem Beruf kam. Es gab zur damaligen Zeit nur wenige Leute, die aus dem Beruf, also die schon im Beruf waren, schon verdient haben. Ich habe zu der Zeit schon gut verdient. Ich habe 1973 meine Berufskarriere bewusst beendet und habe mich bewusst dazu entschieden, ein anderes Leben zu gestalten. Und es gab Leute, die sehr jung waren und aus der Schule kamen oder studiert haben sehr viele. Die hatten natürlich einen ganz anderen Background, aber im Grunde genommen auch ähnliche Ziele. Nun kommt es zu dem, was ja schon auch angesprochen worden ist, wie weit lassen sich Ziele auch realisieren oder über welche Umwege und sowas. Sowas hat mich auch interessiert. Ich war also ein für sich früher ein Teil der Welle, die aufgebaut wurde, wo andere drauf gesurft haben. Heute würde ich sagen, ich war schon damals, wie ich 25, 30 war, war ich schon ein Alter, wenn ich meine Kinder betrachte, die damals da waren. Da ist man ja auch schon alt. Genauso wie wenn ich heute mit meinen 69 sage, naja gut, ich bin vielleicht für jemanden alt, der heute 30 oder 40 ist. Aber im Prinzip habe ich dann irgendwann einmal begriffen, ich möchte es Mikro wie Makro sehen. Ich möchte an und für sich, dass es kommt für mich mehr auf die Charaktere an. Die Charaktere halten sich über Jungen bis zum alten Alter. Und ich habe immer mehr festgestellt, wenn ich in Gemeinschaften gelebt habe und da irgendwie klarkommen musste, dass es eigentlich mehr um Charaktere geht. Also, wie sie sich verhalten. Im jungen Jahren gibt es trotzdem Ähnlichkeiten wie im alten. Und wenn man dann irgendwie in Strukturen festgerät, also das heißt eigentlich nur Traditionen nachvollzieht, dann kann man natürlich hängen bleiben. Meine Kinder haben mich immer, meine Kinder sind alle die, wo nicht mein Samen drin steckt, sondern mit denen ich soziale Verantwortung geteilt habe. Die haben mich immer dazu gebracht, dass ich in der Art und Weise immer wach bleiben musste. Ich konnte es mir in gewisser Art und Weise gar nicht leisten, alt zu werden, sondern ich musste auch in meinen Ansichten oder in die Offenheit für neue Ideen oder sowas, musste ich immer offen bleiben. Zumal damals auch eine Zeit war, wo man sich gegenseitig sehr gefordert hat, was ist eine gute Idee oder was ist nicht. Da war man gar nicht so zimperlich. Da wurde ganz schön hart drum gekämpft und musste ganz schön argumentiert werden, um ganz bestimmte Einsichten in Realitäten zu bringen. Das hat uns natürlich auch auseinandergebracht, wenn man die starke Zeit um 77, wo es ganz stark... Ja, einmal noch ein korrigiert. Es geht also mehr um die Charaktere. Ich glaube, dass es eher eine Charaktersache ist, verschiedene Charaktere, wie die im jungen und alten Alter zusammenkommen, als dass man einfach nur alt ist oder nur Gewohnheiten pflegt. Das war's. Entschuldige bitte, dass ich so lange gesprochen habe. Kein Problem, das war auch gar nicht böse gemeint. Auf dem Land auch und bin seit Jahren auch verbunden so in dem Ökodorf-Netzwerk. Einfach viel Kontakt zu Gemeinschaften, auch zu erfolgreichen Gemeinschaften, wo ich sagen würde, es ist nicht ein Generationswechsel gelungen, sondern einfach ein Ineinanderfließen von Menschen verschiedenen Alters, die einfach Bock haben auf die gleiche Sache. Und ich würde sagen, die Ideale der 70er Jahre, die sind ja total geil. Die sind ja total geil gewesen. Und es wurde ja auch einiges geschafft, wie man an dieser Ausstellung zum Beispiel sehen kann. Und ich denke, das ist gerade heutzutage eine Übersetzungsfrage und wirklich die Frage an jüngere interessierte Leute, diese Sachen zu übersetzen in die heutige Zeit, in die heutige Sprache und offensiv auf Gemeinschaftsplätze zuzugehen, wie Longomai zum Beispiel, und zu sagen, wir finden es total geil, was ihr gemacht habt und wir wollen es fortsetzen, haben aber die und die Ideen. Und nicht versuchen, sich irgendwie anzupassen und einfach das Alte fortzuführen, weil das muss angeglichen werden mit dem Zeitgeist so. Und da fände ich es total spannend, wirklich, weil, also das ist meine Erfahrung, dass wirklich diese Ideale der 70er Jahre, das ist das, was uns verbinden kann über die verschiedenen Generationen. Stimmt. Yeah. Ich möchte mal kurz darauf antworten und es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was Hannes vorher gesagt hat. Dieser Respekt, den kann ich ja gut nachvollziehen, aber der ist ziemlich tödlich, wenn du in eine neue Gruppe gehst. Und es ist einerseits, also das ist natürlich schön, wenn man das mitnimmt und es achtet und so, ist völlig in Ordnung. Da ist viel passiert und finde ich gut. Ja. Aber eigentlich wäre es ja nicht die Aufgabe der Gruppe, die da neu dazukommt, also der Gruppe wünsche ich oder der einzelnen Person, die kommt da häufig nicht als Gruppe, sondern die kommt als Individuum und trifft auf eine Gruppe von 60 Menschen. Und der kann ich gar nicht zumuten zu sagen, hier komm, jetzt hau halt mal auf den Putz und veränder mal. ich muss quasi irgendwie auch innerhalb der Gruppe es hinkriegen, dass Strukturen geschaffen werden, die dazu einladen. Also natürlich könnte sich eine Gruppe auch darauf einigen, im Grundsatzpapier aufgeschrieben, Veränderung ist wichtiger als Bestandbewahrung. Das wäre natürlich machbar. Man könnte auch hergehen, sind ja nicht alles, was übrig geblieben ist, ist toll. Ja. Man könnte auch mal kollektiv irgendwas zerstören, um einen neuen Raum zu schaffen. Also um wirklich mit viel Energie Platz zu schaffen, damit was Neues entstehen kann. Und da liegt, glaube ich, eine Aufgabe in der Gruppe. Und da weiß ich noch nicht, wie mutig wir sind, uns dem wirklich zu stellen. Und ein Aspekt will ich auch noch einbringen, weil der noch gar nicht auftauchte, das ist das Thema Pflege. Da haben wir noch in unserer Gruppe noch gar nicht so viele Antworten darauf. In Niederkaufungen ist die erste Person jetzt in Rente gegangen. Wir haben ein Konsenssystem in Niederkaufungen, auch in der neuen Gruppe. Ich behaupte, wenn jemand in der Gruppe von jemand anders von der Gruppe gepflegt wird, wird er Schwierigkeiten haben, ein Veto gegen diese Person auszusprechen. Da entsteht aus der Pflegesituation auch ein problematisches Verhältnis, so offen die auch miteinander sind. Aber das wissen wir noch gar nicht, was passiert. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, haben eigentlich alle in der Gruppe immer dasselbe Vetorecht? Also gehen wir auch mal perspektivisch daran, dass wir sagen, die ganz Jungen haben ja kein Vetorecht, die Kinder haben es nämlich in der Tat nicht. Und wir sagen auch, die Älteren haben es nicht mehr, weil wir merken, ihnen geht es um die Bewahrung und nicht mehr um die Veränderung. Also das ist ein Thema, über das dürfen wir noch gar nicht sprechen in der Kommunenszene. Ja? Wenn man das anspricht beim Mittagessen, dann hat man aber ganz schnell das Thema, das kannst du nicht machen, darfst du nicht mal denken. Also selbst da sind wir noch nicht weit genug, uns der Problematik zu stellen, die älter werdende Projekte mit sich bringen, weil wir sie zum Teil noch gar nicht kennen. Also wir machen ja Erstversuche gerade, wie das überhaupt abläuft. Ich bin Vanessa und ich würde versuchen, auf die Frage einzugehen von Peter, was ist eigentlich mit den jungen Leuten, wollen die eigentlich kollektiv leben und wenn ja, kennen sie die Alten oder nicht? Und kurz zu meinem Background, ich lebe mit zwei Kindern in Berlin und hatte lange Zeit den Wunsch, in der landwirtschaftlichen Kommune oder in einem Kollektiv zu leben und habe den auch immer noch, ich setze mich mal, es ist leichter für mich. Und freue mich total, dass die Uhlenkuppe oder die Longomai-Ausstellung jetzt hier ist, weil ich innerhalb meiner Suche nach einem Platz auch gerne den Uhlenkrug oder die Longomai kennengelernt hätte und es leider nie geschafft habe. Und ich interessant an der Sache finde, dass auch eine Begründung da meine Kinder waren. Und das macht in mir so ein bisschen Wut und ich bin ganz schön aufgeregt. Genau, das war so eine Situation, wo ich irgendwie zum Holzfäller-Wochenende kommen wollte und mich vorher angefragt hatte und es war, oh, es wird schwierig mit Kindern, das verstehe ich total. Aber das sind irgendwie oft Momente, die mir eher in älteren Gemeinschaften oder in Gemeinschaften mit älteren Menschen auffallen und wo ich merke, ich habe es leichter in anderen Gruppen auch einzukommen. Und ich freue mich total, dass ihr jetzt hier seid und ich euch ein bisschen kennenlernen kann. Ich wollte noch eine Sache zu diesem Respekt sagen. Für mich ist das, ich will damit eher sagen, dass man eine gewisse Achtung und auch nicht eine lebende, sondern dass man daraus irgendwas Positives ziehen kann und sich selbst einfach mit einer Kraft reingeben kann. Also für mich ist das zu sehen, dass seit den 70ern solche Gemeinschaften aufgebaut wurden, ist für mich ein absoluter Motivationsschub geworden, als ich irgendwie in einer Zeit war, wo ich dachte, okay, was machst du jetzt so? Kapitalismus, hast du keinen Bock drauf und ist auch gar keine Lösung für dich so. Und auch die ganze Scheiße, die außen rum passiert, die kannst du ja nicht einfach ausblenden, wenn du ein politischer Mensch bist. So. Und mir hat das Kennenlernen von diesen Gemeinschaften, von den Kollektiven, hat einfach, und das, was aufgebaut wurde, hat einfach eine Energie gegeben, also und eine Hoffnung, ich weiß nicht, ob man das Hoffnung nennen kann, also Kraft, irgendwie auch sowas zu machen in die Richtung. Und es ist einfach nur ein Achtungsding und genau, dass ich das Selbstbewusstsein besitze, mich selbst zu verwirklichen in einem Kollektiv. Das setze ich einfach mal voraus für mich, also, weil ansonsten wäre ich nicht da. Und das ist nicht so, na, ich weiß nicht, für mich ja nicht. Für mich ist das wirklich eine Perspektive. Und ja, das wollte ich dazu nochmal sagen. Also nicht, dass das Respekt irgendwie aus einer, in eine negative Richtung gedeutet wird, sondern eher eine positive, in eine, die, die einen unterstützt irgendwie, keine Ahnung. Für mich ist das ein, ja, ein Kampf zu führen, halt irgendwie zu. Ja, wollte ich bloß sagen. Ja, ich bin Rolf. Ich habe 12 Jahre lang in einer Landkommune in Süditalien gelebt. Bin seit ein paar Jahren wieder in Berlin und bin da in einem politischen Kollektiv hier in der Stadt und auch in dem neuen kollektiven Zusammenhang, der sich auf dem Karlshof bildet, mit dabei. Zwei Erfahrungsebenen. Die eine trötet in das kritische Horn, was einzelne von euch auch schon benannt haben. Die Erfahrung in Italien, die wir in den beiden ältesten und vielleicht alleinigen politischen Kommunen, die es in Italien gibt, nämlich unsere eigenen, wo wir gelebt haben, und einer anderen in der Toskana, sind extrem trostlos. Dort ist es so, dass dort seit 10 Jahren kein einziger Jüngerer, der in den letzten 10 Jahren dort angekommen ist, länger als 3 Jahre geblieben ist. Das heißt, es gibt sozusagen auch dort findet dasselbe statt, also dass von Jahr zu Jahr der Altersschnitt sich erhöht. Das hängt, bei beiden Kommunen sind wir halt relativ eng dran, haben auch versucht, aus unseren Beobachtungen was einzubringen. Also zusammengefasst würde ich sagen, dass das Hauptproblem die Unbeweglichkeit der Älteren ist, dass nur wenige Ältere noch die Kraft haben, einerseits das, was du positiv beschrieben hast, Hannes, überhaupt diese Vermittlungstätigkeit, sich mit Geduld und auch Gelassenheit darauf einzulassen. Und das Zweite ist, dass sie jeglichen Formen von etwas radikalen Veränderungen sozusagen sofort da Knüppel in die Beine reinwerfen. Also solange die Veränderungen irgendwelche Kleinigkeiten beinhalten, der Modus im Prinzip erhalten bleibt, geht es noch einigermaßen gut. Und in dem Moment, wo es etwas ins Grundsätzlichere geht, dann wird den jungen Leuten die Kante gezeigt und irgendwann gehen sie dann. Ein Problem in beiden ist, dass die Jüngeren als Einzelne gekommen sind. Das ist für mich eine Konsequenz, die ich mal benennen will. Ich glaube, dass die älteren Zusammenhänge, die das Problem für sich erkannt haben, nicht, wie du das beschrieben hast, sozusagen zu Einzelnen zu Wochenenden einladen sollten, sondern also offensiv für Gruppen, die an den Start gehen wollen, die sich selber schon kennen, möglicherweise auch ein paar Erfahrungen schon mitbringen, um sich sozusagen auch gegen die Alten durchboxen zu können, sich gegenseitig zu bestätigen, sich gegenseitig zu stärken. Also ich glaube, das wäre ein Weg. Zum Schluss vielleicht noch ein positiver Bonbon, vielleicht auch das beinhaltet vielleicht eine Lösung. Als ich wieder nach Berlin zurückgekommen bin, mit Antje zusammen, da sind wir sozusagen als Alte in jüngere Zusammenhänge reingekommen und da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir fühlen uns in beiden Zusammenhängen, in denen wir jetzt seit ein paar Jahren drin sind, extrem wohl. Und vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Möglichkeit für die Alten, dass sie also im Alter dann sagen, naja, vielleicht verändert sich ja an der Problematik was, wenn wir sozusagen in die jüngeren Kollektive reingehen. Ja? Also ich würde gerne etwas dazu sagen, weil ich denke, die Beweglichkeit ist wirklich was Wichtiges. Uns hat sicher geholfen, dass wir viele verschiedene Projekte haben, dass die Leute auch von Ort zu Ort gehen können und eigentlich zu Hause sind in den Orten. Also den Schritt, sich zu bewegen, macht das natürlich sehr viel leichter. Das ist eine Sache, also dass man wirklich in Bewegung bleibt. Also das lässt sich ja auch in anderen Zusammenhängen dann herstellen. Und eine andere Sache, die mir dauernd durch den Kopf geht, wir haben einen alten Freund, der war Professor für Genossenschaftswesen, hat das lange studiert und er hat mir mal gesagt, ja, eine Genossenschaft oder so ein Kollektiv, das ist ein lebendiger Organismus. Der hat einen natürlichen Kreislauf von Samenkorn bis über die Blüte bis zum Niedergang. Und alles, was Sie studiert haben an den großen alten Genossenschaften, nur da, wo wirklich neue Leute, neue Ideen reingekommen sind, wo es wirklich eine Veränderung gegeben hat, ist das über eine Generation weitergegangen. Und er sagt, das größte Drama, was er findet, ist, dass die Leute, wenn sie diesen Zyklus gelebt haben und haben eigentlich das realisiert, was sie in ihrem Leben wollten, am Schluss das als Versagen erleben. Obwohl sie eigentlich wirklich das umgesetzt haben, was sie umsetzen wollten. Also, ich kann nur sagen für uns, wir haben einen Raum geschaffen, der Raum ist offen. Andere müssen den in die Hand nehmen. Und wir müssen für uns klar werden, was wollen wir noch leben. Und am schönsten ist es natürlich, wenn es im Austausch ist. Aber ich habe nicht ein schweres Erbe weiterzugeben und zu hoffen, dass da jetzt Junge kommen, die das ausfüllen. Nee, es gibt einen Raum, den kann man nehmen, den kann man ausfüllen. Und wir haben selber auch noch Ideen, wie wir leben wollen. Und das finde ich wichtig. Ja, aber das führt auch zur Frage, wie wir den politischen Anspruch aufrechterhalten können. Das führt zur Sprache, wie wir den politischen Anspruch aufrechterhalten können. Weil da geht es ja dann darum, zu sagen, ich gehe weiter mit dieser Idee nach außen, also wie zum Beispiel diese Ausstellung oder verschiedene Veranstaltungen. Und das ist auch was ich beobachte bei den älteren Leuten, dass mein Eindruck ist, vielleicht eben wie Rolf es gerade geschildert hat, dass auch das politische Sendungsbewusstsein in dem Sinne, hey, wir haben einen Raum geschaffen, den könnt ihr haben, diesen Raum. Das ist gar nicht so, dass das zur Blüte kommt dann im Alter nochmal, sondern auch diese Botschaft geht ab. Und das heißt, ich schaffe einen Raum, aber ich stecke gar nicht mehr diese politische Energie rein, zu sagen, warum will ich ihn denn mit neuen Leuten erfüllen? Wenn wir uns zusammentun würden und sagen, okay, wir wollen die Gesellschaft weiter verändern. Wir müssen mehr Leute werden, wir müssen mehr Aktionen machen, die in die Richtung gehen. Wir müssen Menschen, die jetzt hier sitzen, wirklich gewinnen, dass sie sich entscheiden, in diese Lehrräume zu gehen. Dann, wenn wir uns da einig werden, dann kriegen wir das hin. Aber da sind wir uns gar nicht einig und wir sind auch müde. Nach 25 Jahren politischem Kampf ist der ein oder andere halt einfach ausgelaugt. Das geht vielleicht nicht dem Kollegen vom Anfang hier so, der einfach sagt, er konnte sich das bewahren, aber ich erlebe es anders. Ich erlebe eine Müdigkeit in politischen Aktivität. Und dann geht am Schluss schlicht die Puste aus dem ganzen Projekt und der Einzelperson. Ich wollte noch mal was dazu sagen, weil du sagst sozusagen irgendwie Leerraum, der dann zu füllen ist. Und so, also, das ist auch von Generationswechsel so die Rede ist, als wäre das sozusagen so ein Switch von erstens ist das so eine ganz alte Generation und die geht dann weg und dann ist dann da so eine ganz junge so. Also ich lebe auch in Uhlenkrug und da lebe ich seit 10 Jahren und ich bin jetzt 42 und ich habe so das Gefühl, eigentlich habe ich da eher gerade so eine Position zwischen den Stühlen. Also es fühlt sich jetzt nicht immer an wie zwischen den Stühlen, aber ich bin weder so ein alter Longo, der das schon mit aufgebaut hat und jetzt schon irgendwie Richtung 60 oder so ist, noch bin ich jemand, der jetzt da gerade neu dazukommt und auch irgendwie vielleicht noch, also so und ich finde es, also ich könnte jetzt nicht, oder ich wäre jetzt zum Beispiel nicht bereit, obwohl mir klar ist, es wäre ganz wichtig, dass jetzt in der Schlosserei oder so, die ich mache, dass da junge Leute mitmachen und Bock haben irgendwie und wir das zusammen irgendwie weitermachen. Ich wäre aber jetzt noch nicht bereit zu sagen irgendwie, ihr könnt den Laden übernehmen, ich kann das eh nicht mehr. Das heißt, eigentlich sitze ich da jetzt so ein bisschen dazwischen und blockiere das. Also ich wollte nur sagen, das macht die Sache noch mal ein bisschen schwieriger, als es jetzt so dargestellt wurde. Da gibt es welche, die machen das bis dahin, irgendwann merken sie, sie können es nicht mehr so richtig und können dann sagen, okay, wir überlassen das mal irgendwie und dann gibt es vielleicht noch ein paar Jahre, wo das ein bisschen problematisch ist und dann haben die Jungen sich da drin etabliert und machen dann ihr Ding und dann können wir eigentlich auch ganz zufrieden sein so. Weil es eben nicht nur diese zwei Generationen gibt, sondern also, ich meine, bei uns gibt es eigentlich mindestens drei oder je nachdem, wie man zählt, eigentlich noch mehr. Und ich bin jemand, der sehr häufig seit 7 Jahren zum Uhlenkrug fährt und ansonsten einmal in Frankreich im Longomai war. Was mir auffällt, ist sozusagen, dass das ist ja praktisch ein gesellschaftlicher Diskurs. Also es geht darum, inwieweit findet sozusagen Assimilation statt, in dem Moment, wo jemand allein zum Beispiel in irgendeine Kooperative geht und muss er sich anpassen oder die anpassen oder muss er sich nicht anpassen. Also wir haben da sozusagen genau das Gleiche, was in der Gesellschaft ja auch stattfindet. Wenn ein Flüchtling kommt, dann heißt es Assimilation von Seiten der Gesellschaft, ansonsten passt er uns nicht. Und das ist eine Diskussion, die sozusagen genau auch in so einer Kooperative oder in Gruppen stattfindet. Das kann man auch mal in einem Kneipenkollektiv erleben in Berlin oder in einem Hausprojekt. Genau dieselben Fragen von, wie weit muss sich jemand, der neu kommt, an was Altes anpassen und wie weit ist die Bereitschaft von dem Alten, den neuen Raum zu gehen. Das ist sozusagen bloß der Hintergrund. Die Diskussion ist also eine ganz politische, gesellschaftliche, die ich überall haben kann. Das andere ist aber, wie weit ist eine vorhandene Gesellschaft, in dem Fall dann halt eine Kooperative oder eine Kneipenkollektiv, offen, neue Sachen zuzulassen, die vielleicht gar nicht zum Alten passen, vielleicht auch noch nicht unbedingt dazu führen, dass man da lebt oder dass man sich komplett einbringt. Das ist was ich in den letzten 7 Jahren an Veränderung erlebt habe, seitdem ich in Longomai und in Uhlenbruch im Speziellen bin, dass sich das halt so verändert hat, dass die Offenheit, dass viel mehr Leute auch partiell kommen können, mit denen Freundschaften entstehen, auch aus dem Interesse heraus, dass man aus der Stadt zum Beispiel Bock hat, ab und zu mal auf dem Land zu sein, was zu helfen, dass das aber auch verbunden sein kann, also ohne dass es gleich so sein muss, dass man da gleich lebt oder so. Sondern dass da die Möglichkeit besteht, ich hab eine Möglichkeit, einen Prozess durchzumachen und zu überlegen, will ich das oder will ich was anderes, ohne dass ich das ansprechen muss, aber es ist sozusagen da als Thema und ich kann mich mit jemandem auseinandersetzen, der da schon drin lebt, kann aber wieder zurückgehen und wir können uns gegenseitig befruchten und zwar unabhängig jetzt vom Alter oder von Generation finde ich es spannend zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, das so zu öffnen, dass es halt Spielwiesen gibt, damit Leute das Ganze befruchten können von außen und wieder zurückgehen können oder wo Leute, die drin sind, auch mal wieder rausgehen und vielleicht mal für ein paar Monate wieder drin sind oder so. Das macht ihr ja jetzt gerade mit 3 Wochen in Berlin, das ist bestimmt spannend. Ich finde es einfach gut, da Möglichkeiten zu finden, die gar nicht so in dieser festen Struktur sind, sondern Möglichkeiten schaffen, sich zu befruchten, ohne dass man gleich ganz rein muss oder dass man sich ganz entscheiden muss, das jetzt mitzumachen oder auch mitzunehmen, weil es eine Möglichkeit gibt, auch Neues zu entwickeln. Also Neues bei denen, die da sind und bei denen kommen, vielleicht Überlegungen zu decken, will ich da was Neues oder will ich was in was reingehen, was schon da ist und wachse da langsam rein und bringe neue Sachen rein. Also ich finde, dass es nicht so geschlossen sein muss. Ihr seid fertig und da kommt jemand Neues dazu, sondern es kann ein längerer Prozess sein. Ja, das ist idealtypisch gut gedacht, auch wenn ich jetzt in Gefahr laufe, hier mich langsam zum Mistmaler zu entwickeln, aber in der Praxis sind meiner Beobachtung nach oder meiner Erfahrung nach, sind diese Räume so gut wie nicht da. Die Räume, wo man wirklich eigenständig, wirklich nach eigenen Prinzipien, nach eigenen Konzeptivierungen in bestehende Gebilde. Ich spreche jetzt, wie gesagt, immer für den Bereich der kollektiven Initiativen, Projekte, Betriebe, nicht von Landprojekten, dass diese Räume nicht vorhanden sind, sondern geschaffen werden müssen. Also um überhaupt anzulangen, um überhaupt mal reinzuschnüffeln, sozusagen wird verlangt eigentlich, dass jüngere Leute besonders sozusagen sich auf das System, auf das Regime, was sich tradiert hat, über Jahrzehnte eigentlich entwickelt worden ist, quasi sich einzulassen. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die sagen, wunderbar, ich laufe in ein Running System, ich bin damit völlig zufrieden, ich muss mir nichts Neues einfallen lassen. So. Ein sehr viel größerer Teil nimmt dieses Running System so, dass sie sagen, ich brauche mich darum nicht zu kümmern, das funktioniert ja alles. Und ich kann sozusagen satellitenmäßig sozusagen nicht nur mal reinschnüffeln, sondern dieses Schnüffeln mache ich zum System. Ich laufe einfach nur immer rum und sage, das läuft ja, da sind die das alle im Griff haben, die haben das alle gut sicher. Ausgedacht, ich habe auch keine anderen Ideen, aber ich profitiere davon, indem ich quasi so im Satelliten, in einer Satellitenrolle so zurückschwimme. Das ist also ein Großteil, den ich sehe. Und das entwickelt sich so, dass sehr häufig in lang bestehenden Projekten sich der kollektive, ursprüngliche kollektive Kern immer sich personell verkleinert und ringsherum es nicht wenige Kollektivbetriebe gibt, die mit vielleicht 5 oder 6 Leuten ein Kollektiv machen, aber 20 Kollegen haben, Mitarbeiter, Zuarbeiter, Aushilfen, wie auch immer, die ringsherum sich bewegen. Also es gibt dieses Einladen, von Steffi gesprochen hat, sozusagen dieses Einladen, ne? Dieses Element ist, wird meiner Ansicht nach viel zu wenig oder in vielen Projekten überhaupt nicht beachtet. Das heißt nämlich, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich Platz machen. Und das ist persönlich gemeint, ich persönlich muss Platz machen und ich muss auch räumlich Platz machen, mein Projekt, dass tatsächlich, wenn neue Leute kommen, wenn junge Leute, müssen nicht nur junge, aber neue Leute kommen, müssen die erstmal nicht nur eine Spielwiese kriegen, sondern die müssen richtig ernsthaften Raum kriegen, sagen, das ist jetzt eure Verantwortung, den habt ihr zu entwickeln. Dann kann eine Parallelität entstehen, wo man sich tatsächlich dann auch mal die Erfahrung austauscht und ähnliches. Es ist kein Zufall, dass in Berlin die jungen Projekte, die wir ja sehr viel in der Beratung haben, der allergrößte Teil von den Älteren gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Immer völlig erstaunt sind und sagen, na, wir haben ja schon in dem Bereich den und den, ach so, ach ja, ach machen wir das schon, ach ist ja interessant. Also es ist sozusagen instinktiv sozusagen, sag ich, nee, ich an den alten angeknabberten Sachen, die schon laufen, sozusagen mich reinarbeite, mache ich wieder mein eigenes Ding und so. Man möchte auch gar nicht, also ist auch erstaunlich, dass die Erfahrungen dann weder erfragt werden noch weitergegeben werden. Das ist dann ein bisschen unsere Aufgabe hier in der Beratungsarbeit sozusagen, das dann zu leisten, aber das ist immer völlig erstaunt, wenn man dann die Schiete sagt, ja, das gibt's schon, also es haben schon 20 Gruppen in Berlin die heute gleiche versucht, das ihr gemacht habt und dann, ach ja, ist ja interessant, wieso? Und das Gefühl haben, was Neues zu machen. Also ich glaube, dass es diesen Räume braucht, das ist weiter Ansicht nach eine Grundvoraussetzung, dass man in den Projekten so einen Platz schafft, dass wirklich ernsthafte Versuche, neue Leute kommen, jüngere Leute kommen, dass die wirklich einen ernsthaften Versuch haben, Platz kriegen sozusagen, Dinge auszuprobieren, weil wir dadurch auch sozusagen man aus diesem Regime des laufenden Betriebs quasi sich nicht ducken muss, sondern sagen muss, und diese Arbeit, die müssen die Älteren sozusagen in den Kollektiven leisten, diesen Raum und diesen Platz zu ermöglichen. Und da ist meiner Ansicht nach noch eine Menge Arbeit für uns. Also, ich würde das zum Teil sagen, es liegt an der älteren Generation, weil mit der Methode, wie du das meintest, dass sie Platz lassen, geht man eigentlich einem Konflikt auf den Weg, nämlich dass Wissenshierarchien gibt. Und das ist auch normal, wenn man 40 Jahre in der Landwirtschaft gelebt hat oder so, hat man einfach mehr Wissen als Leute, die gerade angefangen haben. Und ich tue mich schwer, dass diese Hierarchie erachte die als natürlich, weil einfach mit der Lebenszeit, die einfach so unter den Tisch fallen zu lassen, weil ich denke, das ist etwas sehr Positives. Und eben auch, das ist nicht nur jung und alt, sondern wie Erik dann in der Mitte irgendwo. Es ist halt, das Jung-Alt existiert vielleicht nicht, aber wenn jetzt mehrere Leute in einem bestimmten Bereich tätig sind und aufeinandertreffen, Leute, die viel Wissen besitzen, Leute, die auch viel Wissen besitzen, aber vielleicht das anders machen einfach, dass die Konflikte, die da entstehen, dass man die sozusagen als in eine positive Richtung bringt, sodass sich dass einmal die neuen Leute in dem Bereich davon von dem Wissen der Älteren profitieren, gleichzeitig aber auch die Leute, die den Bereich schon lange geführt haben, einfach mit neuen Ideen angesteckt werden. Deshalb finde ich es interessant, wenn das liegt dann halt auch an den neuen Leuten, die dazukommen, das Selbstbewusstsein zu haben, einfach auch in Konflikte zuzulassen und reinzugehen und auch für das einzustehen, was man sich vorstellt, seine Ideen. Und halt, da eben sich nicht von dem Respekt unterkriegen lässt oder von so einer gewissen Autorität, die man in einem Projekt, was lange existiert, irgendwie sich da unterordnet, sondern auch für seine Bedürfnisse einsteht und die verteidigen kann, auch in einem Konflikt. Und dann denke ich, dass wenn der fair ausgetragen wird, die Konflikte untergehen, dann können die sehr viel positive Sachen erzeugen. Und ich tue mich schwer damit, dass man sozusagen diesen Konflikten aus dem Weg geht. Ich glaube, diese Konflikte sind einfach total sinnvoll und positiv. Und daran muss nichts zerbrechen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da was anderes positiv ist. Nämlich, dass das Risiko zu scheitern eine Qualität ist. Und wenn wir diesen Raum nicht schaffen, dann fangen Leute nicht an, weil sie immer nur in dieses Gewohnte reinkommen. Also vielleicht müsstest du sagen, ich höre einfach in einem Jahr auf, ihr übernehmt die Schlosserei und wenn ihr die an die Wand fahrt, dann bin ich da, um sie wieder aufzubauen. Naja, irgendwo muss die Energie doch freigesetzt werden, zu sagen, ich mache da was, ich baue da was auf. Und wenn ich nur was aufbauen kann, was so oder so funktioniert, wo will ich dann irgendwann in diesem Prozess den Punkt für mich persönlich gewinnen, hey, ich habe da was geschafft, du hast überhaupt gar nichts geschafft, du hast einfach nur irgendwas übernommen, was eh funktioniert hat. Und vielleicht brauchst du das, um dich zu binden an die Gruppe, an die Idee. Es ist ja jemand da, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Nee, ja? Also, nee. Ich muss jetzt mal es gab ja, Eberhard ist mein Name. Ich bin über 70, also im Alter, wo man eigentlich kaum noch älter wird. Ich würde mal gerne ein bisschen von außen so einen Blick auf die Debatte werfen. Manches ist kommt mir sehr bekannt vor, vor 40 Jahren ungefähr, als ich in einem Kommuneprojekt, im ersten, das es hier in West-Berlin gab, mitgemacht habe, Kommune 2. Und ich habe auch noch seit den 80er Jahren immer begleitet, zunächst ging es um Flüchtlinge und Kurden. Und ich denke, es ist wichtig, dass man auch mal sich anguckt, nicht nur, was die Probleme der Generationenwechsel sind, sondern vielleicht auch oder die Probleme von Jüngeren und Älteren. Wir haben die ähnliche Diskussion in politischen Kollektiven mit den Mitarbeitern, ob es die Internationale Liga für Menschenrechte oder andere Vereine sind, die an Sklerose, an Auszehrung durch Sklerose leiden. Aber ich denke, das ist nicht das Wesentliche hier. Wenn Kollektive gibt es und wird es weitergeben, die bürgerlich, wenn man es nicht historisch anguckt, die bürgerliche Kleinfamilie ist kaputt und wird auch nicht mehr durch irgendwas anderes ersetzt werden. Die Alternative ist, alleine zu leben. Mehr als 50% in Berlin, glaube ich, leben alleine als Singles. Oder eben andere Lebensformen sich auszuprobieren. Und es ist ja gar nicht zwingend, dass man das immer alle zusammenbleiben muss. Das kann ja auch durchaus sein, dass es wechselt, dass das Projekt wechselt, dass man vom Land in die Stadt zieht und umgekehrt und mit wechselnder Belegschaft. Das muss man ja auch mal sich überlegen. Wenn man aber zusammenbleiben will, dann ist es vielleicht sinnvoll, so wie wir das damals gemacht haben, das war sehr hilfreich, denke ich, sich professionelle Hilfe durch, heute würde man sagen, Mediatoren, das war damals ein ausgebildeter Psychologe, Psychiater, der auch selber politisch und kritisch an die ganze Sache herangegangen ist und uns sehr viel geholfen hat, diese Probleme, die jetzt hier auch teilweise sehr so angedeutet und beschrieben wurden, Streit untereinander und dergleichen, aufzuarbeiten. Und ich glaube, ich habe das neulich schon bei der Diskussion hier gesagt, solange dieses System auf Profit und Konsum und, ihr habt es ja auch alle geschildert schon, das ist euch klar, solange das existiert aber, wird es keine perfekt solidarische, libidinös gebundene Gemeinschaft und Kollektiv geben können. Das funktioniert nicht, das kann gar nicht funktionieren. Und wenn ich dieses Buch hier richtig verstanden habe und meine eigenen Beobachtungen dazu nehme, ist es ja auch so, dass Longomai so gut und über so lange Zeit durch ganz besondere Bedingungen existiert hat. Eine, die er hier beschreibt, ist die großzügige Unterstützung durch Spenden und andere Projekte, die ihr aufgetan habt. Und das andere ist, und das finde ich besonders wichtig, das gemeinsame politische Projekt. Wir haben neulich darüber gesprochen, das Projekt Ausgegrenzten und Flüchtlinge zu unterstützen. Nur daran kann ein, meine ich, auf Dauer ein emanzipatorisches Kollektiv überhaupt existieren. Wenn es nur selber sich überlegt, ob es noch weiter überlebt kann oder ob es mit dieser oder jener Maschine weiterarbeitet oder die oder jene Leute beraten kann, dann wird es auf die Dauer nicht funktionieren. Und die Autorität, die ihr angesprochen habt, dass dies ja nur begrenzt von Älteren, das gilt in der Landwirtschaft aber selbst auch heute nicht mehr vollständig, sondern die dritte oder vierte technische Revolution mit EDV und was man alles im Internet heute machen kann, da seid ihr doch viel fitter als wir. Wir wissen vielleicht, wie die Wolken, wenn die Wolken so stehen und der Winter so entwickelt, dann kann man das oder jenes jenes Holz besser schlagen und so weiter. Aber wie das konkret läuft, das ist doch eine viel bessere Sache, die Jüngeren entwickeln können, wie man das heute aufbauen kann. Also ich denke, ihr müsst positiv da angehen und diese Stärke dieser neuen Lebensformen, die müssen ausprobiert werden, die müssen wissenschaftlich von euch selber ausgewertet, veröffentlicht werden, wie hier in diesen Ausstellungen darüber diskutiert werden. Und dann kann man da angehen, daraus zusammen mit einer Veränderung der Gesellschaft vielleicht was erreichen. Ich habe eine kurze Nachfrage an mich, und zwar, warum glaubst du, dass ein Projekt, wenn es nur rein selbst, warum glaubst du, dass ein Projekt, das rein selbstdienlich existiert und sich nicht politisch nach außen orientiert, warum ist das zwangsläufig politisch zum Scheitern verurteilt? Ja, aus zwei Gründen. Nach einer Woche macht man dann sich immer wieder bewusst oder unbewusst autoritäre Strukturen entwickeln, die dann, wo dann einer oder zwei bestimmen, was läuft, ohne. Und dann werden reproduziert die ganzen Mechanismen, die wir kennen aus Kleinfamilien, die wir in eigenen Gründen. Und zum anderen, weil dann man sicherlich nicht mehr unterscheidet von, also kann man nicht alle mal schon darüber diskutieren. Vieles von dem ist ja durchaus in vieles von dem, was Menschen machen an alternativen Vorstellungen, Lebensformen, ist ja durchaus kompatibel, rechte, konservative, bis hin zu Nazis. Die finden das auch attraktiv, mal anders zu leben und nicht sexuell gebunden zu sein. Weiß ich, was die alles schon damals bei 68 uns erzählt haben, wie toll, wie das macht hier auf dem Campus und so weiter. Wollen wir auch, machen wir auch. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in diese Ecke gerät. Gut, können wir das dann so an der Stelle erstmal? Ich glaube, du hattest dich direkt das Veto. Nee, hat sich gewählt. War, glaube ich, noch einer eher noch vor dir. Okay. Hallo, ich bin Paul. Ja. Ich möchte später den Verlauf noch kollektiv reden. Ich habe jedoch irgendwie so das Gefühl, ich will gerne von anderen Kollektiven lernen und will irgendwie in deren Erfahrungen hören, was funktioniert, was lässt es irgendwie bringen, gemeinsam zu wirtschaften und zu leben. Aber wenn es darum geht, irgendwie das Wirklichkeit werden zu lassen, denke ich, dann würde ich gerne sehen, wie ich gemeinsam mit anderen eine Vision entwickle und dann auch da teilhabe, die langsam Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn ich jetzt in ein altes Kollektiv gehen würde, dann gab es diese Vision schon mal und die ist irgendwie teilweise verwirklicht und da ist dann in meinem Gefühl auch eben nicht der Raum, diese Vision nochmal neu zu entwickeln. Weil halt einfach ja, Leute, die dann eben halt schon sich irgendwie damit abgefunden haben, wie es gerade ist. Und das diesen Freiraum, den solche Kollektive eröffnen, finde ich, der ist immer am größten, wenn sie ganz frisch und neu gegründet werden, weil dann eben wirklich grundlegend darüber diskutiert wird, was haben wir für Visionen und wie wollen wir die Wirklichkeit werden lassen. Und wenn das Kollektiv schon da ist, dann halte ich das für ganz schwierig und weiß jetzt auch gar nicht, was der Ausweg ist, wie so ein Freiraum entstehen kann, in dem eine Gruppe gemeinsam sich verwirklichen kann und die Ideen verwirklichen kann. Sehr subjektive. Ja, ich bin Greta und möchte auch nochmal aus der Perspektive einer Suchenden berichten. Ich war jetzt für ein gutes Dreivierteljahr mit 5 Leuten, alle so um die 30, auf Kollektivsuche. Wir waren uns sehr wohl bewusst, dass es viele Kollektive und Gruppen gibt, die suchen und sind so auch erstmal eingestiegen, uns viel anzugucken. Und sind dann aber interessanterweise im Verlauf dieser Monate bei jedem Treffen immer stärker, plötzlich nahm dieser Raum selber gründen, immer stärkeren Raum an. Also von wohin gehen, sich auch willkommen fühlen, das Gefühl haben, da ist Platz, da ist auch Raum, da war weniger Generationsfrage als unser Anspruch. Dass wir einfach in dieser Fünferkonstellation, ich habe das sehr, sehr genossen, also das auch nochmal zu bestärken, ja, Gruppe ist was ganz anderes, mit einer Gruppe irgendwo reinzukommen, als alleine zu sein, auch mit dem Gefühl, da habe ich ja meine Leute als gleich eine ganz andere Form von sich miteinander verbünden oder Position beziehen oder sagen, ja, ich möchte gerne die Schlosserei übernehmen oder so da, als wenn ich erstmal da bin und Chapeau, oh, das habt ihr aber toll gemacht und das habt ihr aber toll gemacht. Ah, und jetzt gehe ich mal mit dir Getreide aussehen und guck mal, wie du das machst. Sondern nee, wir sind mit dem Selbstbewusstsein angekommen zu sagen, wir wollen einen Garten und wir wollen Landwirtschaft machen und das sind genau unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse und wir wollen Politik machen und wir haben eine Vision und wir wollen die gerne hier reinbringen und das, was wir erfahren haben, waren willkommen und waren, ey, ja super, genau euch brauchen wir und kommt hierher. Aber wir interessanterweise waren eher so, ach nee, weil wir wollen ja mehr Platz für unsere Bauwegen und das ist uns zu eng und dann können wir nur das und das machen und also so wirklich, wirklich ganz anspruchsvoll einfach. Ja, und dann war ich gerade in der Kro zu Besuch für ein paar Tage. Und was ich da auf jeden Fall wieder mitgenommen habe, dass es für euch Alten eigentlich auch ein bisschen eilt, weil gerade dieses Pflegeding, ich habe das Gefühl, es wäre schön, wenn Pflege innerhalb der Gruppe irgendwie auch funktionieren könnte und nicht wie wegen Kaufen oder so, ne, unbedingt extern und ausgelagert werden muss, sondern wenn das wirklich innerhalb der Gruppe sein kann, aber da brauchst Beziehungen führen. Da geht es nicht, wenn alle 3 Jahre die Leute wechseln und so ein bisschen, also ohne das jemals empirisch überprüft zu haben, ist so ein bisschen auch meine Gruppenerfahrung und das, was ich so beobachte, dass halt die Leute tatsächlich, die jungen Leute, die jungen Familien, dann kommen sie mal irgendwo hin, sind dann mal ein paar Jahre und dann ziehen sie aber doch irgendwie weiter. Du bist jetzt ein Beispiel, der ja irgendwie scheinbar geblieben ist, also als junger oder um die 30 irgendwo hin und dann jetzt im Ruhepunkt noch sein. So, aber so ein bisschen auch in der Kro hat sich bei mir der Eindruck so ein bisschen aufgedrängt. Da sind viele junge Leute, die aber, glaube ich, eher auch wieder schon ein bisschen am Taschenpacken sind, eventuell, oder weiterziehen könnten. So, ne? Und dann, wo ist dann die Beziehung für Pflege da? So, das habe ich so ein bisschen als Rätselfrage tatsächlich auch jetzt aus meinem Aufenthalt da mitgenommen, weil, also so ich persönlich würde mir das sehr, sehr wünschen, ne? Aber dafür braucht es Wohlwollen, wenn es dann viele Konflikte gibt um Hierarchien und wer entscheidet was und muss ich mich erstmal um die Schlosserei streiten und so, dann habe ich vielleicht auch nicht genug Wohlwollen, die Person dann auch beim Altwerden zu begleiten. So, ne? Und auch, ja. Ich muss einfach was dazu sagen. Also ich glaube es eigentlich für euch. Wir haben das 40 Jahre unserer Beziehung aufgebaut und wir haben viele von uns begleitet, bis zum letzten Tag. Also, weißt du, ich weiß, es braucht diese Beziehungen. Ja. Und die kommen nicht von heute auf morgen, klar. Aber ich denke, da muss man sich wirklich einlassen. Ja. Muss man sich wirklich einlassen miteinander. Unbedingt. Ich habe nicht den Überblick, ob da gab es irgendwelche Mordmeldungen schon, aber ich habe nicht verstanden. Ein Wort! Schnuschel manchmal. Also müsst ihr euch jetzt selbst organisieren, wenn es um die Also, Richard, kennt uns den Ruhen hier und noch gemeinsam ein bisschen, weil er war Handwerker auf Wanderschaft und guckt mich auch immer nach Gemeinschaften, weil ich ein sehr gemeinschaftsfreudiger Mensch bin und mir das wichtig ist und mir das auch mehr Sinn gibt, als für mich alleine zu arbeiten. Ich kenne auch diverse Leute und Gruppen, die immer irgendwie überlegen, ob sie irgendwo eine Gemeinschaft gründen sollten und dann hängt das ja immer zusammen mit, man kauft einen Hof und man macht dann das und man macht dann das und ich habe davon sehr viel erlebt und das ist zum Beispiel so ein bisschen eine Frage auch an da vorne, an die Sprecherin vor mir. Was ich halt immer enorm krass finde, ist, dass es gibt alte Kollektive, man muss sich damit die Menschen organisieren. Das ist vielleicht mal ein Vorteil, mal ist es auch ein Nachteil, besonders wenn es vielleicht ein bisschen hakelt oder Ideen auseinandergeht. Aber was für mich immer so ein Argument ist, auch in alte Kollektive reinzugehen, besonders wenn man eine Gruppe ist, ist einfach die vorhandene Infrastruktur, die schon mal da ist. Weil ich kenne das andersrum, dass es total viele Gruppen und Projekte gibt, die sind daran gescheitert, dass sie einfach mal einen 4-Seiten-Hof hatten, den sie ausbauen konnten. Und das hat einfach, ja, das hat die zerworfen sozusagen. Und was ich daran da, also was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass man das auch mal so ein bisschen überlegen könnte, wie viel Energie muss ich denn eigentlich in eine Immobilie stecken oder in den Aufbau einer Kooperative oder Kommune oder was auch immer, anstatt mich irgendwie vielleicht mit der vorhandenen Gruppe ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Haken an hier vorne. Und da ist mir so, was mir in Longomai auffällt, ist eben, dass die alte Gruppe, die kennt sich halt schon sehr lange. Also zum Beispiel, wenn man sich in Limon das anguckt. Und da gibt es einfach schon jahrelange Beziehungen unter den Leuten. Im Positiven wie im Negativen, also wo es Konflikte gibt, die lange unter Menschen mitgetragen werden, aber auch halt sehr, sehr tiefe Freundschaften und Stärke. Was wir als junge Generation irgendwie das Problem haben, die dazukommen, ist einmal, wenn wir als Gruppe kommen, haben wir ein Profil, gehen dann aber nicht rein, weil irgendwie müssen wir ein bisschen uns in bestimmten Punkten zurücknehmen oder so. Aber die meisten, die kommen, kommen alleine. Und dann hast du auf einmal eine Riesengruppe an Leuten, die aber zum Beispiel im politischen Kollektiv gar kein politisches Profil besitzen, weil die sich erst alle finden müssen. Und eine Energie untereinander zu entwickeln, auch in dem Ort zusammen was zu ändern, ist dann eben schwierig. Und du hast das Beispiel mit der Crow gebracht. Die Leute, die da sind, die sind entweder als Pärchen gekommen mit Kind oder alleine. Und ein Prozess, der dann stattfinden muss, ist der, dass diese Leute, die dazugekommen sind, sich als Gruppe finden, als Gruppe identifizieren. Und dann schließe ich daran an, dass es kein Thema ist, zu scheitern und dass sich wieder Leute auftrennen. So, einige bleiben, andere gehen und es kommen wieder neue Leute dazu. Und man muss da Energie reinstecken, dass man wirklich irgendwie eine Gruppe schafft. Und Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, die kommen auf einmal an dem Ort zusammen und organisieren irgendwie den Bereich, den Hof miteinander. Und genau, dann ja, also ich finde das sehr spannend. Wenn man als Gruppe kommt, hat man irgendwie so die Kraft von der Gruppe und vielleicht auch schon eine politische Vorstellung, wo man hin will. Am Endeffekt ist es dann aber wieder ein Kompromiss mit den Leuten, die halt schon in einem Ort leben. Also man einfach die Energie zu haben, sich selbst einzubringen, für sich selbst einzustehen. Auf der anderen Seite aber auch, keine Ahnung, zu akzeptieren, wie die Struktur schon da ist und dann zusammen das zu verändern, sozusagen. Dass man nicht irgendwie die Gruppe aufteilt in Alte, Junge und was weiß ich, sondern dass es ineinander läuft. Und halt, ja. Und bei der jungen Generation, die an so eine Orte kommt, eben das Augenmerk darauf zu legen, dass man sich als Gruppe findet und sich miteinander befreundet ist und offen miteinander umgeht, zusammen Sachen macht, da finde ich das spannend, irgendwie vom politischen Aktivismus oder politisch aktiv zu sein, weil das ist eine Sache so nach außen. Man hat irgendwie was, wogegen man kämpfen kann, wo man zusammen sich identifiziert, zusammen Ideen ausspinnt, wo man sich nicht nur in der Gruppe bewegt und sich die ganze Zeit mit persönlichen Konflikten, gruppeninternen Konflikten und so weiter auseinandersetzt, sondern zusammen eine Energie entwickelt, irgendwie nach außen zu gehen. Und dann auf einmal entsteht der Raum, wo man sich miteinander identifiziert, auf einer politischen Ebene. Dann entsteht Diskussion und das ist es. Und die eine Seite, wenn man als Gruppe reingeht und zu anspruchsvoll ist, geht man dem Konflikt, der da entstehen kann, einfach aus dem Weg. Genauso, wenn man in der Gruppe jung reinkommt und sagt, oh, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich finde es ja total schön hier und ich mag die Leute auch total gerne, aber irgendwie passt jetzt nicht so für mich, gehst. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, also es auch darauf anzukommen zu lassen, dass der Konflikt da ist und auch das darauf ankommen zu lassen, dass es scheitert, finde ich, ist immens wichtig. Deshalb, weiß ich nicht, und eben bei den Jungen ist eher das Problem, würde ich sagen. Die Älteren in den Orten, die haben zwar auch irgendwie Konflikte untereinander, aber es meistens existieren halt einfach schon Beziehungen, jahrelange Beziehungen, im Positiven wie im Negativen. So, und Vielleicht ist ein Kompromiss auch, also nochmal zu der Frau, die vorher hier vorne gesprochen hat, sich ein bisschen von der Idee zu lösen, in eine Kommune oder in eine Gruppe einzusteigen, sondern eher in ein Netzwerk einzusteigen. Also ich finde ja das Faszinierende an dem Logomai-Netzwerk oder wie immer die Bezeichnung jetzt intern ist, zu sagen, es entstehen unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Strukturen, die unterschiedliche Alter haben, wo auch quasi dieses Scheitern mit dem Vier-Seiten-Hof, natürlich scheiterst du als Dreiergruppe, wenn sich eine Beziehung trennt und du hast einen Vier-Seiten-Hof gekauft, ja, dann gehst du einfach hops. Aber wenn du in einem Netzwerk bist, wie Longomai oder von mir aus Komuya-Netzwerk oder du gehst nach Kaufung und machst einfach mitten in Kaufung eine neue Kommune auf, dann entstehen ja zwischen den Kommunen dieser Austausch. In Lossehof wohnen mittlerweile 4 Leute, die aus der Kommune Niederkaufungen ausgestiegen sind. Wir überlegen zurzeit den ersten Betrieb zu gründen, den wir auslagern aus den beiden Gruppen, um einen externen Betrieb zu haben, wo wir noch eine dritte und eine vierte Gruppe andocken können. Also da entsteht ein Netzwerk, und wo steige ich dann jetzt ein? Dann steige ich ja irgendwann nur noch in die Region, bin innerhalb dieses Verbundes, vielleicht braucht es eine gemeinsame Ökonomie, was bei uns halt ein ziemlich wichtiges Thema ist, oder irgendein anderes Dach, aber dann komme ich vielleicht ein bisschen aus der Problematik raus, egal ob jetzt die Jungen oder die Alten schuld sind, jeder hat da möglicherweise mit einen Anteil, aber ich muss ja trotzdem diese Räume schaffen. Und die Unterstützung ist ja da in diesem Netzwerk. Und vielleicht müssen wir den Weg, wenn Gruppen irgendwo einsteigen wollen, damit die risikofreier starten können, eher auf dem Weg suchen, in Nähe, in Verbindung mit anderen Gruppen zu starten, um sich gleich mal die ganzen Profite zu holen, die die anderen Gruppen bringen, aber das ganze nervige Altwerden-Kack irgendwie erstmal außen vor lassen, ja? Was erstmal die Gruppe belastet. Ja? Weil ich glaube, das ist in der Tat ein Pflegeproblem, ja? Also Niederkaufung. Da denken wird natürlich auch so gedacht, wie funktioniert die Pflege zukünftig? Da gibt es einfach noch keine Antwort. Und vielleicht wäre das ein Kompromiss zu sagen, okay, so kann Gruppen wachsen und so entsteht ein Austausch, der allen was nützt. Ja, Sapfo, ich habe zum Beispiel mal in einer Gruppe gelebt, da war ich der Älteste, da fand ich ganz spannend, dass oft Jüngere krank waren und wir die gepflegt haben. Also ich verstehe gut, dass wir natürlich auch schauen, ja, wir werden älter, wir sind pflegebedürftig, dann auf jeden Fall. Also erstmal so dieses Bild finde ich ein bisschen problematisch. Ja, es lässt eine körperliche Kraft nach, andere Kraft wächst, also das ist immer so ein bisschen zu gucken. Und auch wenn ein junger Mensch krank ist, will ich jetzt nicht sagen, naja, hab ich keine Lust, warum soll ich den pflegen, verstehe ich mich nicht gut mit. Also eher nochmal so zu gucken, pflegen wir uns nicht schon auch alle in den Vernetzungen, in denen wir sind, ob jung oder alt, und ja, da so eine Gewichtung mal drauf zu legen, von, ist doch auch eine gute Idee. Fertig. Ich habe nicht mehr den Überblick. Also ich will nochmal den Schwerpunkt drauf setzen, wirklich auf das, was uns verbindet, weil ich habe mir die Ausstellung vorhin angeguckt und es ist ja nicht nur eine Vision formuliert, die für 200 Longomai-Leute gilt. Longomai hat es umgesetzt und hat was gelebt. Aber also ich wage es zu behaupten, dass die Vision, die angesprochen ist, viel mehr Leute anspricht. Weil das sind diese bestimmten Ideale. Und da kann man sich treffen und finden. Und das, also da finde ich total spannend, wirklich auch das Netzwerk zu nutzen, der Kollektive, der Gemeinschaften, der Lebensgemeinschaften. Es gibt ein Netzwerk und da kann man Umfragen starten, weil es gibt auch Gemeinschaften, wo es junge Leute gibt, zum Beispiel, wo es funktioniert. Und das kann man könnte das hier im Raum starten, weil irgendwie hier ist ein großer Prozentsatz junger Leute. Man kann nämlich fragen, warum setzt ihr euch in so eine langweilige Redrunde hier? Oder findet ihr das cool? So? Weil mich wundert an dem heutigen Abend, also dass ich das Wort Diskussion habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gehört und ich bewege mich ständig in irgendwelchen Gruppen. Ich wundere mich, ich frage nur ein Fragezeichen. Also es sind jetzt gerade nur die Worte. Oder als du jetzt Kampf gesagt hast, dann dachte ich, was, da sagt wieder einer Kampf. Und ich denke, wir meinen das Gleiche. Noch ein Spot vielleicht. Das war es, also Castor Transport und Wendland, die sehr erfolgreich waren. Und da entstand einfach für, weiß ich, eine Woche oder für eine Zeit lang eine Gemeinschaft, weil die Leute eine bestimmte Sache vor sich hatten. Und da weiterdenken, was braucht es eigentlich, dass diese Leute selbstverwaltet ihr Leben in die Hand nehmen. Und das sind die Sachen, die interessieren, weil es war, ich nehme an, dass einige auch mit auf den Schienen waren, die hier im Raum sind. Und das für mich war das was ganz Lebendiges und Gemeinschaftliches. Also das war lebendig, einfach nur gemerkt hat, der Wohnung eigentlich leben. Und diese Frage zu stellen, ja. Wenn es brennt. Ja. aber. Ja. Also, möchte ich noch was sagen? Du bist bei dir brennst. Okay. Eben genau das schließt ein bisschen an die ganze Sache. für mich ist zum Beispiel, was wir dann als Netzwerkcharakter eigentlich bezeichnen, das Longomai, dazu gehören ein paar Höfe. Dann gibt es Niederkaufung und sowas. Dann gibt es ganz viele andere, dann gibt es die Park, was weiß ich, als Netzwerk. Dann gibt es in Frankreich ein Riesenkollektiv, Verbände, wo viele Leute, auch junge Leute, sich auf den Weg machen. Dann gibt es das Lazat, ein besetztes Gebiet in Nordfrankreich. Es gibt eigentlich überall in Europa und weltweit gibt es eine Bewegung, eine Kollektivbewegung, die auch an der Basis ähnliche Werte vertritt. Und für mich ist das wichtig. Longomai ist für mich ein Ort, an dem ich viel bin, aber ich begreife das eher als Teil einer weltweiten Bewegung, die sich gegenseitig aufeinander Einfluss oder nehmen kann und sich gegenseitig unterstützen kann. Wenn zum Beispiel du ein Kollektiv hast und du hast irgendwie Landbesetzung, Kram, wo die Leute einfach die Ernährung brauchen, dann ist das doch saugeil, aus einem Kollektiv, das Gemüse produziert oder sonst was, so eine Überschüsse zu haben, dass du die Leute unterstützt damit, wo die gerade nicht anbauen können, weil die einfach einen krassen Kampf führen, wo sie ihren Körper oder ihr Leben für einsetzen. So. Und keine Ahnung, also ja, ich wehre mich immer so, dass es irgendwie auf so eine entweder nur lokale Ebene bezogen ist oder auf eine kleine regionale Ebene, sondern was wir nicht vergessen sollten, ist einfach so ein globaler Charakter, was wir wollen und wo wir uns hinbewegen. Also wenn man irgendwie nach Sherpas guckt oder so, da gibt es auch sowas in einem anderen Rahmen. In der Geschichte gibt es auch eine ganze Menge Sachen, die schon in die Richtung gelaufen sind. Und ja, weiß nicht, das gibt mir auf jeden Fall positiven Mut, einfach das zu sehen, dass es ganz viele verschiedene Kollektive gibt und Leute, die sich irgendwie miteinander in Bewegung setzen und gegenseitig sich unterstützen. Keine Ahnung, und das nicht so zu trennen, weiß ich nicht. Also es ist total, also zum Beispiel ältere Kollektive können einfach Know-how geben für viele Sachen, für Organisierung. Also wie organisieren wir uns, was sind gute Formen, irgendwie Arbeitsabläufe zu organisieren und so weiter. Oder, keine Ahnung, haben einfach eine krasse politische Erfahrung, irgendwie aus 40 Jahren Politik und radikaler Lebensführung. Finde ich so interessant, wollte ich mal loswerden. Später mit den Strukturen weiter was anfangen können, wechseln, weil zu sterben vielleicht, ganz sicher auch irgendwann. Die alle. Und ich finde es halt ganz spannend, also auf der einen Seite die Frage zu stellen, also zu denen, die diese Projekte aufgebaut haben. Wir haben in Berlin, also ich meine, Friedrichshain wäre unabhängig davon, wie es jetzt aussieht, aber ohne die Herausgesetzungen Anfang der 90er Jahre nicht das, was es heute ist, auch noch immer mit den Freiräumen, die es gibt. Und da ist genau dieselbe Frage zu stellen, schaffen es die Leute, auch die lange da sind, und die auch lange geblieben sind, die jetzt nicht gewechselt sind aus den Häusern, diese Strukturen offen zu halten für andere und zu sagen, hey, wir haben da was, das könnt ihr, auch wenn ihr es ganz anders macht, später auch irgendwann selber, wir sind uns nur einig, es geht nicht in den Privatbesitz, es bleibt sozusagen kollektiver Besitz, es hat den Anspruch, offen zu sein für andere Leute, wir wollen es als Netzwerkstruktur, wenn wir uns darauf einigen können, ist alles okay, und wenn sich das verändert, verändert sich das, so wie diese Gesellschaft halt als Ganzes verändert, weil wir überhaupt darüber reden, dass Strukturen in ein Alter kommen, dass sich Generationsfragen stellen, finde ich sehr gut. Also das hätte sich vielleicht jemand vor 15 Jahren, 20 Jahren gar nicht vorstellen können, dass es irgendwann so weit ist, dass halt wirklich eine ganze Generation so weit ist, dass sie sagt, eigentlich, wir gehen jetzt sozusagen dem Ende entgegen und jetzt die Frage, was kommt danach? Wer will da? Wer will, hat Bock, unsere Strukturen zu übernehmen, was anderes zu machen, was Gleiches zu machen, wie auch immer. Das ist so ein bisschen die Antwort vorhin hier vorne drauf, wo es darum ging, mit dem was Neues machen. Ich finde, alles ist gleichberechtigt an der Stelle. Die alten Strukturen erneuern, fortführen oder neue machen, mit den Ideen von den Alten, die man sich vielleicht befruchten lassen hat irgendwie. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden, was da das Sinnvolle ist und sich auf den Weg machen. Und, ich finde, die alten Strukturen gegen sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben. Also das ist mir wirklich am wichtigsten, dass sozusagen eine alte Struktur mit Besitz, in Anführungsstrichen kollektiven Besitz, dass die nicht flöten geht, weil die Zeiten werden da in der Richtung nicht einfacher. Und das ist, glaube ich, das, wo ich sage, das wäre mir das Wichtigste an der Stelle, dass Strukturen nicht flöten gehen, wo unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist und wo letztendlich auch Geld reingeflossen ist. Wo es halt nicht so einfach ist, irgendwie wieder ein Neues auszusetzen. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber im Augenblick ist es so, dass die Freiräume sich zu erkämpfen, neue, mit unglaublich viel Kohle meistens verbunden ist und haben wir meistens nicht. Ja. Ja, ich kann genau daran anschließen. Ich bin Josh, ich habe vor 2 Jahren, 3 Jahren, nee, 6 Jahren in den Niederlanden gelebt und da 3 Jahre lang Häuser besetzt. So ein Ende 2010 illegalisiert, aber dort kann man auch ohne Geld zumindest für einen bestimmten Zeitraum einen freien Lebensraum besetzen. In Häusern oder auch Terrains oder Areale kann man sich besetzen. Ich habe eine andere Frage, und zwar, es wird jetzt schon öfter gesagt, es gibt eine gemeinsame Vision, die generationsübergreifend sind. Du beim weißen Hemd, du hattest das vorhin betont, das ist ja eben auch so eine, auch die Gemeinsamkeiten. Und mich würde mal interessieren, was diese Gemeinsamkeiten genau sind und was das Ideal ist. Was ist eigentlich genau die Ausrichtung? Weil das jetzt irgendwie noch gar nicht klar benannt wurde. Also es, zwischen den Zeilen ist es die ganze Zeit rauszuhören, aber wie würdet ihr das fassen? Wahrscheinlich auf jeden Fall nicht mehr in einer Viertelstunde heute Abend. Also obwohl ich die Diskussion auch spannend finde, aber ich glaube, da kommen wir dann wirklich sehr weit. Ich könnte ja bei der Gelegenheit mal Werbung für das neue Kommunebuch machen. Hat das jemand zufällig in der Tasche und kann es mal hochlegen? Es gibt ein neues Kommunebuch, was super die Erfahrung der letzten 30, 40 Jahre gemacht hat. Mit tollen Schwarz-Weiß-Fotos und super Artikeln zu jedem Thema, was wir heute angeschnitten haben. Wo? Wir haben alle Exemplare verkauft. Wo? Titel? Wo? Also, wer Titel gibt es am Tisch nach der Veranstaltung? Kein Problem. Ja. Nein. Jetzt gab es eine Wortmeldung. Geheimnis Krämers. Ja, ich wollte mal sagen, ich hab noch kein Buch geschrieben, aber ich denke, dass der Prozess in den Projekten, in den Einzelprojekten ein relativ individueller ist, wie ich sozusagen einen Erfahrungsübergang, ein Hereinwachsen von neuen Leuten, von Einwachsen von jungen Leuten, wie ich es organisiere. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, also sofort, sondern ist jedes Projekt hat, ist in ihrer Spezifik, in ihrer Besonderheit so besonders, dass ich quasi für jedes Projekt mir überlegen muss, wie kann ich es da organisieren. Das ist sicherlich leichter in so einem Netzwerk, wie ihr verbunden seid, aber das sind eine verschwindend kleine Anzahl sozusagen, die in solchen Netzwerkstrukturen sind, die sehr meist sozusagen arbeiten relativ nicht isoliert, aber zumindest in lockeren Netzwerken nochmal zusammen. Und ich denke, was wir da gemeinsam machen können, ist sozusagen, dass wir uns gegenseitig sozusagen den Rücken stärken, dieses Thema aufrechtzuerhalten, also dieses Thema anzugehen und sozusagen diese Individualisierung, dass jedes Projekt irgendwie gucken muss, wie es irgendwie hinkriegt. Und manche streiten sich, weil manche Projekte vergreisen und hören dann einfach mal auf. Viele Junge wissen nichts von den Älteren, also dass man an diesem Prozess sozusagen sich denke, dass man sich da bestärkt und sich den auch ermuntert, sozusagen das Thema offensiv anzugehen und für sein eigenes Projekt quasi offensive Lösungen zu finden. Ich glaube, das könnte sozusagen sein, was man auch gemeinsam machen kann, weil die Lösungen selber, in meiner Ansicht nach, müssen zwangsweise aufgrund der Unterschiedlichkeit der Projekte, müssen unterschiedlich aussehen. Also wie Räume, autonome Räume für neue Leute, für junge Leute tatsächlich geschaffen werden, weil da muss sehr viel verändert werden an den vorhandenen Strukturen, damit ein Erfahrungsausgleich auf Augenhöhe stattfindet. Nicht, dass die Erfahrungen sozusagen sichtbar per Person mir immer im Wege stehen und ich immer an dem vorbeigucken muss, um meine eigenen zu machen, sondern dass man nach den Erfahrungen gefragt wird, weil sie bereichernd und unterstützend sein können. Aber dazu braucht es sozusagen Räume, die frei gemacht werden, wo wirklich neue Leute und junge Leute quasi ihr eigenes Terrain sozusagen sondieren und ihre eigenen Strukturen aufbauen können. Auch noch zur gemeinsamen Vision vielleicht, also so ein Einsatz dazu. Meine Erfahrung ist inzwischen die Projektlandschaft mit sehr vielen Motiven und sehr vielen Zielen durchsetzt, dass von der Vision und so, also ich sozusagen schon lange nicht mehr sprechen könnte, sondern eigentlich es gibt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen und sehr viele unterschiedliche Ziele und wir müssen bei diesem Punkt meiner Ansicht nach von einem Motivationscocktail ausgehen, den wir zu trinken haben und der manchmal schmeckt und manchmal nicht und manchmal auch trügerisch schmeckt, aber die Vision sozusagen ist meiner Erfahrung nach an dem Projekt nicht zu sehen. Ich bin unheimlich angeregt von den vielen verschiedenen Aspekten und hoffe, dass ich meinen Faden jetzt gut finde. Also verzeiht mir, wenn es vielleicht ein bisschen durcheinander geht. Ich fand sehr wichtig die Betonung von etlichen, die gesprochen haben, auf der gemeinsamen Idee, die alte und neue, sag ich mal, um das Alt-Jung-Schema ein bisschen aufzulösen. Also etwas, was sie gemeinsam verbindet, was eine dritte Sache ist. Das finde ich sehr wichtig und ich denke auch die Geschichte von Longomai, mit der immer neben dem Autosuffizienzgedanken, also sich selber weitgehend zu ernähren, zu kleiden und so weiter, immer eine dritte Sache zu haben, an der sich orientiert wurde und an der alle auch ein Stück weit ihre politische Lebendigkeit sozusagen entwickeln und pflegen konnten. Da kommt mir in den Sinn, was mich auch sehr bei euren Fotos hier bei der Ausstellung beeindruckt hat, ihr habt ja auch noch die Feste und die Musik. Und ich denke, obwohl das Wort jetzt also vielleicht mich in die falsche Ecke bringt, ich denke, es braucht auch so etwas für Rituale. Dazu will ich ganz kurz was aus meiner Geschichte erzählen. Ich bin also mit Rolf zusammen 12 Jahre in Italien in dieser Landkommune gewesen, die wir mit anderen zusammen aufgebaut haben, 12 Jahre dort gearbeitet und gelebt haben. Ich wurde in dieser Zeit 65 und das ist jetzt alles schon ein bisschen her, also ich wurde 65 und da habe ich mich ertappt bei dem Gedanken, dass es doch was Sinnvolles ist, wenn meine Kolleginnen und Kollegen, ich war nur früher Lehrerin, wenn sie aus der Schule rausgingen, also 65 oder 63, wie viel auch immer, vom Bezirksbürgermeister oder einer Vertretung einen Blumenstrauß überreicht kriegten. Also einfach ein Stück der Anerkennung, du hast hier viele Jahre in einer bestimmten Einrichtung, an einem bestimmten Ort gearbeitet und wir schätzen das. Und du kriegst erstens ein Signal, jetzt kommt was anderes, ja, mit dieser Arbeitssituation und ein Stück Anerkennung für das, was du geleistet hast. Das habe ich als extrem schwierig in unserer Kommune empfunden. Also ich war nicht diejenige, die, obwohl ich die Älteste war von Anfang an, die da am ersten Schlag machte bei körperlichen Anstrengungen. Also ich wirkte immer fit. Ich habe gesagt, ich muss mich einüben, in etwas weniger machen zu dürfen. Ich brauche eure Unterstützung dabei, dass ihr mir das auch zugesteht. Es war einfach in ihren Vorstellungen nicht unterzubringen, dass ich irgendwie jetzt sowas wie ein, ja, also ich sag mal, meine neue Lebensform, das hat jetzt mit diesen 65 natürlich nur so einen symbolischen Charakter, aber überhaupt mich selber darauf einzustellen, ich möchte diesen nächsten Lebensabschnitt ja, auf meine Art gestalten können und ich brauche aber auch die Zustimmung und Unterstützung von euch anderen dazu, dass ich das hier darf. Also das fand ich ganz schwierig und ich denke, bestimmte Rituale können sowohl dabei helfen, diese gemeinsamen Ziele, Ideen, die ja oft mit gemeinsamen Emotionen verbunden sind, zu pflegen, aber auch eventuell eben solche Übergänge zu kennzeichnen und sie ein Stück weit leichter lebbar zu machen in der Gemeinschaft. Und vielleicht hat da noch jemand andere Erfahrungen, aber ich wollte das von meiner Erfahrung mal dazugeben. Ich hoffe, es war nicht zu schwer. Nee, ich hoffe, jetzt sagt nicht gleich einer was von den Lyko davon wieder, weil du von Ritualen gekommen bist. Ja, so, aber dann sagt du mal, dann ich fand das so schön und inspiriert, darum wollte ich jetzt auch gerne was sagen. Ich bin Elisabeth, ich habe in den 90er Jahren, das ist mir egal, aber ich habe in der Weinstraße gelebt und gearbeitet und bin gerade nach 25 Jahren aus der Kontraste-Redaktion ausgestiegen, aber darüber erzähle ich jetzt nichts, das ist ja auch nicht ein richtiges Kollektiv, sondern eher so etwas Breiteres. Also habe auf vielerlei Art mit all diesen Fragen zu tun. Und was mich gerade eigentlich bei dir ganz toll angesprochen hat, wo ich erst dachte, ach, ich muss heute nicht unbedingt was sagen, aber das fand ich so toll, ja, weil ich manchmal das Gefühl gehabt habe, dass es so eine kulturelle Lieblosigkeit gibt in unserer Szene und dass ich selber oft ganz viel daran gelitten habe, sicher auch oft ein Teil davon war, ja, und glaube, dass es das ganz, ganz gut tun könnte, also überhaupt wieder mit so einer Achtsamkeit und Sorgfalt, und das hat für mich überhaupt nichts Spirituelles, da habe ich eher eine Allergie, die ich, glaube ich, gut wissen und nicht mehr erkennen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern es hat mit dem zu tun, sich selber Raum zu geben, Raum zu nehmen, war für Frauen ja nach wie vor ein großes Thema, ja, aber natürlich für alle wichtig, und wirklich sich als Person auch da sein zu lassen, sich zu respektieren, sich Zeit zu nehmen und eben auch miteinander was, einen Raum zu gestalten, einen sozialen Raum zu gestalten, das bewusst zu machen. Ganz toll habe ich das zum Beispiel im Sommer mal erlebt, da war ich mal bei einem Treffen von dieser, auch kein richtiges Kollektiv, so ein temporärer Zusammenhang, bei dieser Degrowth-Kongressvorbereitungsgruppe. Die haben mich total beeindruckt, diese überwiegend ganz jungen Leute, weil die sehr viel sich beschäftigt haben mit dem, wie sie zusammenarbeiten. Das hatte Raum, die hatten Strukturen, die hatten Instrumente, die haben das auch immer wieder reflektiert. Die hatten auch so eine Arbeitsgruppe in der großen Gruppe drin, die nur sich mit dem Thema, wie gehen wir miteinander um und wie gestalten wir das miteinander, beschäftigt hat. Das war deren inhaltliche Aufgabe. Und das wollte ich einfach gerade nochmal gesagt haben, weil ich die Schöne. Da kann ich einen ganz kurzen Nachklapp auch noch geben, nämlich dass Rolf und ich das hier eben auch in dem Tatort-Zusammenhang und in den anderen PAG-Projekten zum Teil eben auch so erfahren haben, dass es in der neuen politischen Generation, mit der wir da jetzt zusammenkamen, also jüngere Leute heißt mit 30 oder so, ne? Sehr jung, dass die sehr auf diese Achtsamkeit, was du geschildert hast von der Gruppe, Wert gelegt haben und wir uns da also wirklich, also dass wir einerseits diesen Altersunterschied sozusagen gar nicht so sehr gespürt haben, ich andererseits aber zu meinem Ältersein auch gut stehen konnte und sagen konnte, ich brauche da und dann Altersbonus, ich möchte die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Habe ich genug gemacht in meinem Leben, ich bin da, soweit ich kann, wenn ihr mich so wollt, ist es gut, wenn nicht, dann geht's nicht. Ja, so, und das finde ich sehr gut und da möchte ich auch nochmal ein sehr lobendes Wort zu diesen Zusammenhängen zu sagen, weil uns das auch gerade nach der Erfahrung in Italien wirklich ausgesprochen wohlig angekommen ist und sehr befriedigend ist. Ja, bis auf 1980 und ich hoffe noch wirklich lang. Ich habe gerade überlegt, ja, sollen wir das mal als Schlusswort nehmen? Du musst ja das letzte Wort haben. Nicht drauf angelegt. Das ist bescheiden. Ja, dann können wir vielleicht noch einen Wein trinken oder einen Apfelsaft oder ein Wasser. Und wer noch Lust hat, miteinander weiterzureden oder auch über was anderes, kann das ja dann noch machen. Zum Thema Toilette fällt mir noch ein, wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn ein paar Leute nach oben gehen auf die Toilette und nicht alle da hinten anstehen. Also.